Y'all know what that is? That's 250 billion. So don't come talking to me with your short paper. Unless you got 100 and better, get the fuck out my face. Or at least tell me how to get it. Holla back. Das ist echt ein charmanter Übergang, oder? Die Sendung, die jetzt hier gleich folgt, heißt Sprechfunk. Und was macht der Hip-Hopper zum Ende? Quatscht ein bisschen rum. Das ist doch supi. So, Kinder. Das ist doch die ganze Zeit. Jetzt mal wie? Quatschen doch die. Naja, aber jetzt hat er nochmal so intensiver gequatscht. Also das stimmt, das macht so, der Hip-Hop ist ja im Grunde so zweistündige Sprechfunk für Leute, die sich nicht ohne Musik zu reden trauen. So zweistündiges Vorprogramm. Genau, ist wie Hip-Hop ist im Grunde wie Nachrichten, oder? Musikbett und dann wird irgendwie, aha, in Damaskus ist irgendwie eine Bombe explodiert und man vermutet einen terroristischen Hintergrund. Oder in meiner Nachbarschaft. Oder in Jordanien sind jetzt Dingstars festgenommen worden. Jemand, der da nicht hingehört, bumm, explodiert eine Bombe bei dem. Oder? Genau, bumm. Bumm, ja, einfach. Ja, genau, bumm. Und schön, nur der Unterschied zwischen Hip-Hopern und mir ist, die Hip-Hopper haben deutlich mehr Goldzähne und fahren größere Autos. Alles Klischees. Wieso sind das alles Klischees? Ich sehe doch hier immer deine Gäste, wie die mit Stretch-Limousinen und mit durchaus nicht ungestretchten Frauen hier vorfahren. Hast du nicht zugehört? Wir sind jetzt dazu übergegangen, gleich zu verlosen. Ich habe, als ich die ganze Zeit gehört habe, da war kein Wort Reden zu vernehmen. Nee, wir machen. Ich habe dann echt irgendwie rettungssuchend immer mal auf Inforadio, um mal nochmal eine menschliche Stimme zu vernehmen, weil ich mich ganz allein im Auto fühlte. Obwohl die hört doch die ganze Zeit immer, Leute Geschichten erzählen. Immer blöde Hip-Hop-Musik. Naja, warte, denkst du, wie alleine ich mich fühlen kann? Da machst du dir keinen Begriff davon. Puh, kann ich mich alleine fühlen. So, Kinder. Ich würde mal sagen, dann hört mal jetzt hier schön zu. Merkt euch hier erstmal diese Telefonnummer. Bevor wir überhaupt anfangen, merkt euch mal schön hier diese Telefonnummer. Ist ja. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, das ist jetzt die Telefonnummer, die könnt ihr euch mal merken. Und jetzt hören wir uns mal hier den Anfang der Sendung an und dann gibt's gleich mal erstmal wieder was zu raten. Quatsch, Mann, das war doch jetzt hier Blödsinn, was soll denn das? Erstmal müsst ihr doch mal wissen, wo ihr überhaupt, was das hier für eine Sendung ist, oder? Sonst kommt ihr doch völlig durcheinander und denkt, sag mal, klingt der Langenfeld heute aber seltsam. Hat er einen Kurs in Berlinisch genommen, oder was? Warum wirkt der denn heute so sympathisch, wo der doch sonst immer... Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Eins und eins, das macht zwei. Küss und denk nicht dabei, denn Denken schadet der Illusion. Alles dreht sich im Kreis und kommst du mal aus dem Gleis. War's eben Erfahrung anstatt Offenbarung, was macht das schon? Der Mensch an sich ist einsam und bleibt verlassen zurück. Sucht man sich nicht gemein. So, sing von mir die Hildegard. Ein kleines Stück von dem Glück. Hab ich doch eben gesagt, sag mal, die kann die Danken lesen. Dass man mit Füßen ein ganzes Leben lang trat. Dass man mit ein paar Küssen plötzlich zu Hause hat. Eins und eins, das macht zwei. Ein Herz ist immer dabei. Und wenn du Glück hast, dann sind es zwei. Das Rezept wird keiner erfinden. Das wird keiner ergründen. Mal bleibt's fürs Leben und mal bleibt es eben nur Liebelei. Der Mensch an sich ist feige und schämt sich für sein Gefühl, dass es nur keiner zeige, weil die Moral es so will. Doch wenn im Fall

And back when I was 50 and my first wife had just left me, I felt okay and I sang my daughter funny little songs. And just when I thought the best was past, I fell in love for real at last, and it didn't even matter that it had taken me so long. And back when I was 63, the public rediscovered me. My comic books and albums had all become rare cult collector items. And both my parents were deceased, so they didn't see my records get re-released. And I got a dog for the first time in my life. And back when I was 74, my dog died and I got two more. I still felt really good about my daughter and also about my girlfriend. And I would sing and draw a little bit, but mostly I'd just wake up early and sit and hang out with the puppies and wish that I could live forever. And back when I was 87 and my grandson had just turned 11, my woman was dead and my dogs were getting pretty old. My body didn't work quite like it should, but overall things were pretty good. I was getting decent royalties from the reissued comic books and records. And back when I was 106, my only friend was one goldfish. Everyone I ever knew was dead and gone. And the goldfish never had a name. And the neighbors thought I was insane. And I flushed it down the toilet when I saw it floating upside down. And back when I was 128, I'd sit outside on an old milk crate and look out at the world from the stoop across the street. The boomboxes and the hot concrete, and every Halloween they hung a million rubber skeletons across 9th Street. Every Halloween they hung a million rubber skeletons. Every Halloween they hung a million rubber skeletons. Every Halloween they hung a million rubber skeletons. Achtung! Sekunde der pädagogischen Bewährung. Jeffrey Lewis war das. So Kinder, die Frage war, was hat die beiden Songs verbunden und ja, in gewisser Weise auch mit dieser Sendung hier, Hildegard Knef und Jeffrey Lewis. Wer glaubt, die Antwort zu wissen? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Hallo, hallo. Tag, guten Abend, hier ist Johann. Hallo, Johann. Ja, also, so, du hast eine Vorstellung, was die beiden Songs verbunden hat. Ja, also das gemeinsame beide. Ja, man schon wieder ins Wort gefallen, tut mir leid. Nicht so schlimm. Also, verbunden hat die, finde ich, dass es so beides so fast so ein bisschen Geschichten waren. Ja, Geschichten waren's? Ja. Aber das war nicht das, worauf ich hinaus wollte. Ah, ärgerlich, oder? Ja. Ah, das wäre so toll. Wenn du dich jetzt als cleveren, aufmerksamen, klugen Hellhörigen den Titel des cleveren aufmerksam... Wie habe ich den vorhin genannt? Und um welchen Titel geht's eigentlich? Ah, weiß ich auch nicht mehr. Aufmerksam auf jeden Fall, aufmerksamer Hörer. Heller, aufmerksamer... Naja, weiß ich nicht. Noch was Hörer. Aber den hast du jetzt, den hast du leider nicht gewonnen, Johann. Ja, ich hatte noch eine Frage. Wie alt bist du, Johann? 14. Und die Quersumme deines Alters ist... Sag mal! Die Quersumme? Die Quersumme deines Alters! Naja, siehste, geht doch! Ja, ich wusste nicht sofort, was Quersumme ist, aber jetzt habe ich... Du weißt nicht, was Quersumme ist? Doch schon, du bist doch 14 Jahre alt! Ich finde, hier sollten keine Leute anrufen, die nicht wissen, was eine Quersumme ist. Jetzt weiß ich's. Jetzt weißt du es, schön. Jetzt wirst du es hoffentlich auch nie vergessen. Ich habe noch eine Frage. Ja, dann schicke ich dich nochmal mit dem... Ja, frag, und dann schicke ich dich mit dem Wort Infinitesimalrechnung ins Bett. Ja, also wie ist denn das... Ja, yeah. Das ist auch eine stupide Antwort, ja. Das ist doch, was? Was für ein Wort? Nein, ja, nee, frag mal. Wie ist das Spiel ausgegangen eigentlich mit den Zahlen? Ja, das wird heute irgendwann aufgelöst. Kannst du das nicht jetzt sagen? Nee, kann ich nicht jetzt sagen. Das ist schade. Das wird ein Weilchen dauern, die Auflösung. Die ist nicht so, die ist vor allem nur von statistischen Erhebungsprozessen begleitet und so weiter. Die Auflösung wird nicht vor Mitternacht kommen. Na gut. Okay. Vor allen Dingen. Dann warte ich bis dann. Wird heute Abend auch, ihr wisst, das sind neue Spiel bekannt gegeben. Da geht es um die Möglichkeit, und da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, 1.000 Euro zu gewinnen. 1.000 Euro? Aber von mir persönlich. Ehrlich. Von mir, ja, ehrlich. Also, wobei, also, ich habe jetzt irgendwie nicht die Angst, dass ich 1.000 Euro bezahlen muss. Aber die, es besteht die Möglichkeit, 1.000 Euro zu gewinnen. Und dann dieses Spiel? Ja, verrate ich auch. Verrate ich nach Mitternacht, würde ich mal sagen. Ah, ist das schwierig, oder? Und außerdem wollte ich irgendwie nachher vielleicht nur nochmal 5 Karten für den Videoschnipsel-Vortrag in der nächsten Woche verlosen. Das kann man von dir, dass du das Spiel jetzt nicht sofort machst. Wieso? Ja, ich will nicht so lange warten. Naja, dafür kann ich doch nicht. Ja, na gut. Ja, naja, aber zuhören, die Sendung dauert eben 3 Stunden. Die muss man von Anfang bis Ende zuhören, sonst durchhören, sonst boah, ist man total abgeschnitten. Naja, na gut, dann versuche ich bis dahin zu bleiben. Okay. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf. Schöne Sendung noch. Tschüss. Danke, tschüss. So, hallo, wer bist denn du? Ich grüße dich. Ja, Tag, ja, wer bist denn du? Daniel. Ja. Wie alt bist denn du? Na, 13. 13? Was ist denn die Quersumme deines Alters? Na, also ungefähr 6,5. Sag mal, die Quersumme deines Alters, Daniel, du fliegst gleich raus, wenn du nicht korrekt antwortest. Das ist hier echt eine taffe Sendung. Naja, Die Quersumme deines Alters. Naja, also wenn... Daniel! Wenn es von 14 5 ist, ja? Ja. Dann wird es wohl von 13 4 sein. Genau! Daniel! Ja. Super! Ja. Achso, ich wollte den Johann ja noch mit dem Wort Infinitesimalrechnung ins Bett schicken. Ja. Naja, ist mir jetzt nicht gelungen, aber der hört ja noch zu. Johann! Infinitesimalrechnung. Da läuft einem kalt der Schauer den Rücken runter. So, Daniel, was hat denn jetzt Jeffrey Lewis und Hildegard Knef verbunden? Ja, also die Melodie irgendwie. Nein! Also, naja, aber... Ja, kann sein, aber meine ich nicht. Habe ich jetzt nicht kontrolliert, weiß ich irgendwie nicht. Wie? Worte. Ja, naja, nee, die Worte, wieso? Oh, ja, was haben, wo, inwiefern haben denn die Worte 1 und 1 macht 2 und back when I was born, so. Was hat das denn miteinander zu tun, wortmäßig? Naja, also... Die eine war deutsch, die andere war englisch, die singen von völlig unterschiedlichen Geschichten. Die Melodien haben übrigens ohne zusammen miteinander zu tun. Ja, 1 und 1, das macht 2, aha. Wie denn? Ich hatte noch eine Frage. Ach, Daniel, dann sagt er gleich, dass du eine Frage hast und keine Antwort. Ja. Tu aber nicht so, als ob du eine Antwort hättest und keine Frage. Okay. Dann stell deine Frage. Ja, kann man sich die Karten vom Videoschnipsel-Vortrag eigentlich auch kaufen? Und die kann man sich zur Not auch kaufen. Und wo? Also in der Volksbühne, am 6. Mai ist der nächste. Nächsten Donnerstag. Nächste Woche Donnerstag. Wer sind die? Naja, so für dich weiß ich nicht. Wie Kino mit Popcorn oder weiß ich nicht genau. Das ist ja... Was heißt denn das ist ja? Das ist ja cool. Natürlich ist es cool. Halt das Maul, Mann. Halt du mal schön das Maul, Herzchen. Ach so, ich grüße dich. Sag mal, der kleine Depp hier. Hallo, wer ist denn da? Hi, ist Toni. Toni. Sag mal, habt ihr wieder Ferien oder was? Wieso? Naja, wenn... klingt so. Toni, habt ihr Ferien? Nee. Seid ihr jetzt freiwillig wach immer noch um die Zeit? Klar. Mann, Toni, was hat jetzt Jeffrey Lewis und Hildegard Knef jetzt verbunden? Ich würde sagen, das Lied ist am gleichen Tag rausgekommen. Nein, stimmt nicht. Doch. Mann, Jeffrey Lewis ist viel, viel später rausgekommen. Ja. Toni, dann mach ich mal weiter hier. Hallo, wer bist denn du? Mein Gott, Mann. Oh, nee, aber nicht so. Was denn los? Wer bist denn du? Nicht der Max. Max? Ja, moin. So, moin, hast du jetzt mitgekriegt, worum es geht? Na, was hat denn die beiden Songs verbunden? Na, gucke mal, Kuttner. Na, nicht gucke mal, Kuttner, jetzt sag doch mal, was haben die verbunden? Sonst ja, die... gucke mal, Kuttner, ja, die sind ganz, ganz... Schwupp raus ist er. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Wer bist denn du? Ja, Madast. Wer? Madast. Madast? Genau, Madast. Madast? Ja, ohne C am Ende. Madast, wo hast denn den Namen her? Ja, ist irakisch. Echt? Mehr oder weniger, ja. Gut, dann will ich. Ich kenne nur eine Band, die heißt Mothers of Invention. Ja. Von Frank Zappa, aber das ist was anderes. Gut, Mothers. Was hat die beiden Songs verbunden? Ja, also einmal redet die Hildegard Knef ein bisschen über Liebe. Und der Jeffrey Lewis redet ja indirekt auch über Liebe, dass sie dann einmal vergangen ist. Und ja, nee, aber das ist nicht, was ich meine. Und nee? Das hat verdammt viel mit dieser Sendung zu tun, in gewisser Weise. Oh, das ist echt total schwer, wa? Back when I was 4 and I knew the name of every dinosaur. Ja, so, das ist der eine Song. Und der andere Song ist, wo ist er hier? Nummer 4, Summ, Schwupp. Mann, ist sie langsam. Eins und eins, das macht zwei. It was four and I knew the name of every dinosaur. So, du wirst jetzt, du wirst nicht weiter. Na doch, vielleicht was Mathematisches. Na, jetzt mal genauer. Na, zum Beispiel die Wurzel aus 4, was er als allererstes nennt, ist 1 plus 1. Sprich 2. Die Wurzel aus... Du bist verdammt nah dran, Madas. Du bist verdammt nah dran. Du bist auf jeden Fall ein heller Hörer. Aha. Oder sagen wir mal ein aufmerksamer Hörer. Ja, klasse. Aber so ganz gelöst ist es noch nicht. Aber 3K und CS Rules. Ja, das kann sein. Hallo, wer ist denn da? Ja, genau. Hallo? Hallo, hier ist Kalasch. Hallo, Kalasch. Ich heiße mit Nachnamen Nico. Naja, machen wir weiter. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Hundepisse. Eins und eins, das macht zwei. Back when I was four and I knew the name of every dinosaur, I learned... So, na? Ich grüße Andy. Ja, schön. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Kalasch. Hallo, ja. Hallo? Sie haben ein R gesprochen. Nee, wollen will ich nicht. Hallo, wer bist denn du? Hier ist Hakan. Hakan? Ja. Hast du jetzt raus, was die beiden Songs verbindet? Madas war ja relativ nah dran. Haltet Maul. Ja, hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist Alex. Hallo, Alex. Jo. Also, ich denke mal die 4 oder so. Nee, nicht Jans, nicht Jans. Die 3? Ah, nee, auch nicht. Ich mach mal weiter. Ich würde nochmal irgendwie ein paar Indizien nehmen. Wir nochmal irgendwie dieser Song. Eins und eins, das macht zwei. Genau, und hier? Also, naja, Back when I was four and I knew the name of every dinosaur, I learned how to read rom-comic books, my babysitter said I was really smart. So, dann also die beiden Songs, der Hinweis von Madas und vorhin gab es noch eine Frage, was diese Sendung betrifft, wo ich den Hörer darauf verwiesen habe, etwas länger zu warten. Das zusammen sollte eigentlich das Rätsels Lösung ergeben. Hallo, wer bist denn du? Hey, guten Abend. Hallo. Hier ist Daniel. Daniel? Ja. Ja. Hast du, ist es dir jetzt irgendwie klar, was die beiden Songs bedeuten, was sie andeuten sollen? Ja, also ich kann dir ja hier mal meinen Kumpel Andy geben. Gib mir mal deinen Kumpel Andy. Also dann wirst du das aber offensichtlich nicht. Warum sagst du dann ja? Ja, ja. Ja, Mensch. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Kalasch. Ja, hallo, wer bist denn du? Ach hier, hi Jürgen. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist Andy. Hallo, Andy. Hi. Hast du jetzt eine Lösung? Naja, sicher bin ich mir nicht, aber ich würde sagen, dass es beides sehr an die Heimat gebunden sind, die Lieder. Ja, mag sein, ist es aber nicht die Lösung. Wir waren schon, Madas war extrem nah dran. Mit der 4, oder? Wie bitte? Ja, ja, naja, 4 war jetzt eben nicht die Lösung, aber bei dir koppelt es irgendwie. Na gut, tut mir leid. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Machen wir mal weiter, hallo? Hi. Hi. Ja, ich glaube, die Lösung sind, dass da Zahlen aufgezählt werden. Ja, weiter. Naja. Weiter, die hat ja vorhin noch eine Frage. Naja. Mehr weiß ich nicht. Ach, weißt du nicht, aber du bist echt auch extrem nah dran, so nah wie Madas. Hallo, wer bist denn du? Naja, gut, hallo? Hi. Hi, wer bist denn du? Hi, muss ich meinen Namen sagen? Naja, kannst du ja ihn ausdenken. Cello. Cello? Ach, dann nennen wir dich Sabine. Das war Drielet. Hallo, Sabine. Hi. Hi. Hallo, Sabine. Hast du jetzt einen Vorschlag? Also, ich würde sagen, dass die beide so um Allegro sind. Nein, Mensch, Daniel war doch eben schon nah dran, der hat doch Zahl gesagt. Aber warte, das hat vorhin gesagt 1 und 4. Dann hab's vorhin noch eine Frage, was diese Sendung betrifft. Okay, dann würde ich sagen, warte. Weißt du nicht. Dann würdest du sagen, weißt du nicht. Nee, also eigentlich würde ich sagen, Sarah Playboy. Nee, oh nicht. Ich bin 3 Schritte vom Abgrund entfernt. Ist auch relativ nah dran in der Song, hallo? Oder ein weiterer Beitrag dazu? Hallo? Ja, hallo, wer ist denn da? Und ich, hallo? Ja, hallo, hier Stefanie. Hallo, Stefanie. Also ich vermute mal, dass die kleinste Zahl, die nur einmal genannt wurde, war die 24. Kann das sein? Nee, auch nicht. Aber du bist auch extrem nah dran. Jetzt muss man doch die drei Bausteine von Madas, Daniel und dir zusammenbauen. Oh, schade. Na gut. Soll ich's auflösen? Ja, mach mal. Bleibt mir Wunschlandet übrig. Es waren natürlich zwei Zahlen-Songs, wie der hier auch. Ich bin drei Schritte vom Abgrund entfernt. Drei Schritte, genau. Zwei Zahlen-Songs. Und es geht heute in der Sendung natürlich um die Auflösung des Rätsels von vor zwei Wochen, in dem ihr die kleinste, nur einmal genannte natürliche Zahl nennen solltet. Ihr konntet irgendeine Zahl nennen und wer Glück hatte, hat seine Zahl nur einmal genannt und seine Zahl war die kleinste Zahl, die nur einmal genannt wurde. Und der Gewinner soll ja dann, zum Beispiel wurde auch die Zahl 45 nur einmal genannt, der kriegt dann ein großes Sprechfunk-Lesebuch mit den Expertengesprächen plus CD mit Expertengesprächen. So. Hast du eigentlich teilgenommen am Rätsel? Ja, habe ich. Du hast? Ja, haben extrem viele Leute teilgenommen. Was hast du, welche Zahl hast du gewählt? Ich habe die 23 genommen. Ja, die 23 haben 9 Leute genommen. Okay. Oh, fies, oder? Na, wahrscheinlich alle ihr Geburtsdatum oder irgendwie so. Naja, ja, weiß ich nicht. Man hätte ja denn, ja, die 19 ist relativ viel, was wäre denn dann, aber so 84 oder irgendwie sowas, oder 92, oder wie von den debilen Anrufern, die hätten ja 96 dann alle nehmen müssen. Nee, ich meinte jetzt eigentlich die erste Zahl. Also ich habe am 23. zum Beispiel Geburtstag und... Ach so, deswegen? Ja. Ah, ja, das kann eine Überlegung gewesen sein. Aber... Welche war es denn nun? Na, sag ich nicht so leicht. Na gut. Das müssen wir mal, da müssen also wir, da ist, glaube ich, noch ein bisschen Rechenarbeit vonnöten. Zumal ich ja den Gewinn von 1000 Euro aus meiner Privattasche, wobei ich mir relativ sicher bin, dass ich die nicht bezahlen muss, aber den Gewinn von 1000 Euro heute in der Sendung noch in Aussicht stelle. Dazu muss man auch noch eine Weile zuhören, um die Spielregeln des neuen Spiels zu kapieren. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ja, nicht zu danken. Okay. Tschüss. Ich bin drei Schritte vom Abgrund entfernt. Ich bin drei Schritte vom Abgrund entfernt. Drei Schritte vom Abgrund entfernt. Ich bin drei Schritte vom Abgrund entfernt. Fritz in Frankfurt oder dann 101,5. Fritz Info. Um 22.33 Uhr, das Wetter nachts, ist es überwiegend trocken. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 3 Grad. Morgen wird es richtig schön sonnig. Es gibt nur wenige Wolken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad. Und jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. In der syrischen Hauptstadt Damaskus hat es offenbar Gefechte zwischen Sicherheitskräften und mutmaßlichen Terroristen gegeben. Das berichtet das syrische Fernsehen. In der Nähe des Botschaftsviertels waren Explosionen und Schüsse zu hören. Mehrere Menschen sollen getötet worden sein. Die US-Truppen im Irak gehen zur Stunde massiv gegen die Stadt Falluja vor. Dabei setzten sie auch Kampfhubschrauber und Panzer ein. Auf Fernsehbildern waren zwei große Brände zu sehen. Vor den Kämpfen war eine Frist des US-Militärs an die Aufständischen zur Abgabe ihrer Waffen abgelaufen. China will die umstrittene Hanauer Plutoniumfabrik offenbar nicht mehr. Das Außenministerium in Peking teilte überraschend mit, die Kaufverhandlungen seien eingestellt worden. Die Europäische Union und Libyen wollen ihre Beziehungen wieder normalisieren. Dies betonten EU-Kommissionspräsident Prodi und der libysche Staatschef Gaddafi in Brüssel. Gaddafi ist zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder in Europa. Einen Tag nach dem falschen Bombenalarm im Berliner Hilton Hotel gibt es noch keine Spur zum Täter. Die Polizei fahndet intensiv nach dem anonymen Anrufer, der gestern Abend die Evakuierung des Hotels ausgelöst hatte. Der Verursacher des Bombenalarms muss mit bis zu 3 Jahren Haft rechnen. Der Verkehr auf Fritz mit keinen aktuellen Meldungen. Ich wünsche eine gute Fahrt. Der 1. Mai ist Tag der EU-Osterweiterung. Könnte man ja einmal ein Fest feiern. Vielleicht direkt am 1. Mai selbst. Das wäre eine gute Idee. Ja. Das deutsch-polnische Europafest am 1. Mai in Frankfurt-Oder. Fritz feiert mit und veranstaltet den ersten deutsch-polnischen Gummistiefel-Weitwurf. Mit Radio Fritze Stefan Nichme. Kommt zur 2. Grundschule Mitte in die Bischofstraße 10 in Frankfurt. Werft den Stiefel für einen guten Zweck. Beim ersten deutsch-polnischen Gummistiefel-Weitwurf in Frankfurt-Oder. Samstag, 1. Mai, 10 bis 18 Uhr. 2. Grundschule Mitte, Bischofstraße 10, gegenüber vom Rathaus. Und im Radio? Meister Musik. Fritz. Elisabeth B., 37, sitzt vor dem Frisiertisch und frisiert sich die Haare. Dabei zündet sie sich eine Zigarette an. Sie nimmt sich das Haarspray und sprüht sich damit die Haare ein. Dabei entzündet sich das Spray, es wird zum Flammenwerfer. Der Kopf verkohlt und im Sekundenbruchteil explodiert die Spraydose. Auf dem brennenden Teppichboden liegt die verstümmelte und verkohlte Leiche. Fritz L. 27 ist gegen 0.30 Uhr auf dem Nachhauseweg. Er ist angetrunken. Sein Weg geht dicht an einer Schaufensterfront entlang. Dabei stolpert er und durchschlägt mit seinem Kopf die Scheibe. Schlag wird er bewusstlos und das Gewicht seines niedersinkenden Körpers trennt den Kopf vom Rumpf. Passanten entdecken den abgetrennten Kopf in einer Blutlache in der hell erleuchteten Auslage eines Schuhgeschäfts. Hansi M. 5, Einzelkind. Spielt in einer Vorstadtstraße mit dem Karton von Muttis neuer Spülmaschine. Er kriecht hinein, klappt den Deckel von innen zu und versucht sich damit wie ein Würfel fortzubewegen. Dabei gerät er auf die Fahrbahn. Der Lastwagenfahrer Leo S. 46 denkt, der Karton wäre durch den Seitenwind auf die Fahrbahn getragen. Beim Überfahren jedoch verspürt er einen Huckel. Er hält an und steigt aus, um nachzusehen. Aus der plattgewalzten Kiste rinnt Blut. Eva F. und Jürgen E., beide 20, sind jung verlobt und wohnen seit kurzem zusammen. Eva wäscht sich gerade in der Küche der Altbauwohnung die Haare. Als der Verlobter von hinten kommt, um sie zu necken. Er stößt sie mit den Zeigefingern in die Seite. Sie schreckt hoch und rammt sich dabei den Laufen. tropfenden Wasserhahn durch die Schädeldecke. Eine Fontäne aus Wasser, Shampoo und Gehirnwasser schießt durch die Küche. Gerade eine Einschlafmusik, aber ein Zahlensong, die tödliche Dosis mit 7 tödliche Unfälle im Haushalt. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ich spreche wieder ins Mikrofon. Wir haben jetzt, nähern uns langsam, ja, ganz langsam der Lösung des Rätsels von vor 2 Wochen, des Zahlenexperiments eigentlich. Das ja darin bestand, die kleinste, nur einmal genannte, natürliche Zahl zu nennen. Ich habe irgendwie seltsame, tendenziell eher unaufmerksame, seltsame Vorschläge unaufmerksamer Hörer, die dann mit negativen Zahlen anfingen und -9 und dann endlos 9 aneinander gereiht haben, wie zum Beispiel Adam. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Also und außerdem so klein ist die Zahl dann auch nicht. Also dann hätte ich irgendwie 99 hoch 99 hoch 99 hoch 99 genommen und dann, wenn wir, glaube ich, unter vor ein Minuszeichen gesetzt, dann wären wir irgendwie noch kleiner. Aber das ist ja nach hinten offen. Wie es keine größte Zahl gibt, gibt es auch keine kleinste Zahl an sich. Und wenn man da rumteilt, wie man will, hat es auch wenig Sinn. Eine größte Zahl gibt es nicht, eine kleinste Zahl gibt es nicht. Es ging sowieso um natürliche Zahlen. Man kann vielleicht darüber streiten, ob jetzt die 0 eine natürliche Zahl ist. Ich habe mich in den Streit nicht eingemischt. Ich habe sie mitgenommen, weil sie nicht einmal genannt wurde, sondern wie viele andere Zahlen sogar 9-mal. Eure Beteiligung war recht groß. Die größte genannte Zahl war 1729, die kleinste 0. Jetzt würde ich doch mal mit euch versuchen zu raten, was wohl die kleinste genannte Zahl sein mag. Das würde mich nochmal interessieren, wenn ich sage, dass es 225 Stimmen gab, die ich gezählt habe. Es gab noch eine unsinnige E-Mail, da hat er in dem Betreff, hat jemand alle Zahlen von 1 bis 99 reingeschrieben. Warum hat er denn nicht ohne 100 geschrieben? Hat ihn eine Kommaschwäche befallen, irgendwann in den 16, sodass dann eigentlich hinten nur noch eine Riesenzahl stand. Das habe ich nicht gezählt. Man konnte, wenn man wollte, so oft wie möglich teilnehmen, aber hätte eben immer eine E-Mail schicken müssen. Und es gab auch verschiedene Leute, die haben so 10, 12 Mal abgestimmt. Insgesamt gab es 25 korrekte Teilnahmen, 25 Leute, die eine natürliche Zahl genannt haben. Und es gab auch so Vorschläge, wie man die rausbekommen könnte. Die kleinste, nur einmal genannte natürliche Zahl. Nämlich, sehr geehrter Kuttner, in Ihrer Sendung vom 13.04. hörte ich, dass sie die kleinste existierende, wie nennt das, wie das 1 durch unendlich, naja gut. Die Formel war, gesuchte Zahl ist gleich 1 plus Klammer, Anzahl der Kuttner-Hörer mit E-Mail-Zugang durch 2. Naja, dann wären wir hier ungefähr bei 113 gelandet. Das ist es nicht. Hallo, wer bist denn du? Ah, hier ist Toni. Hallo, Toni. Hast du teilgenommen? Nee. Und? Warum rufst du jetzt an? Ich wollte raten, welches denn. Ach so. Aber du hast schon kapiert, worum es geht. Jeder kann eine Zahl nennen, jeder kann auch 5 Zahlen nennen, wenn er 5 E-Mails schickt. Jeder kann eine Zahl nennen und die Zahl, die aber nur einmal genannt wird und die kleinste Zahl ist, die nur einmal genannt wird, der hat gewonnen. Ja. Was denkst du, wofür wird es ungefähr rausgelaufen sein? Na, 32 so. Warum denkst du 32? Ja, habe ich so ein Gefühl. 32 wurde übrigens dreimal genannt. Was denkst du, was ist die häufigst genannte Zahl? Oh. 20. Naja, nicht so ernst. Toni, vielen Dank für deinen Anruf. Ciao. Ciao, hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist Suse. Wer? Suse. Suse? Suse. Suse, hallo Suse. Jo. So, hast du am Rätsel teilgenommen? Hab ich. Hast du? Und, was hast du gewählt? Die 114. Die 114? Warte mal. 114, echt? Ja. Die ist ich glaube auch, dass die gewonnen hat. Die hat aber nicht gewonnen. Schade. Aber die hat definitiv nicht gewonnen, war deutlich kleiner, die kleinste Zahl. Hm. Ah. Würde ich sagen 6? Die 6? Nee, auch nicht. Wobei, die wurde übrigens erstaunlicherweise nur zweimal genannt. Oh. Die 6. Wie die 8, die wurde auch nur zweimal genannt. Suse! Na, dann danke ich. Ja, was? 40. Wie bitte? 40. 40, auch nicht. Suse, vielen Dank für deinen Anruf. Hallo, wer bist denn du? Bitte? Ja, hallo, wer bist denn du? Hm? Du rufst von weit weg an, oder? Hallo? Hallo. Hallo, wer bist denn du? Flori. Flori. Sag mal, so richtig professionelle Mathematiker haben wir hier auch nicht. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo. Hier ist Flo da. Wer? Flo da. Flo da. Sag mal, was habt ihr denn heute für Namen alle? Alle wegen der EU-Osterweiterung oder was? Bitte? Flo da. Bitte, was heißt denn bitte? Ja, sei nicht so frech. Wieso denn frech? Flo da, wo kommt denn dein Name her? Slawisch. Slawisch. Bedeutet das was? Ja, aber warum sagst du dann bitte, wenn ich sage EU-Osterweiterung? Naja. Was heißt denn naja? Na, sag mal was. Naja, ich bin erkältet. Naja, aber das ist aber kein Grund bitte, wenn ich sage EU-Osterweiterung, dann deutet man doch mit einem Bitte gemeinhin nicht eine Erkältung an, oder? Ja, damit deutet man eine Erkältung an. Floda. Ja. Sag mal, hast du jetzt angerufen, weil dir total langweilig ist, weil du keinen zum Spielen hast? Natürlich nicht. Weil dein Computer abgestürzt ist? Das auch. Und weil Mutti und Vati nicht zu Hause sind? Nee. Und jetzt der Junge auf dem Tisch tanzt, beziehungsweise auf dem Telefontisch stehen? Laber nicht. Na, laber du nicht. Nee, laber du mal. Na, ja, was denn? Also ich sag die 18. Du sagst die 18. Flo, da bist du denn total mathematisch interessiert? Ja, ich die bin sehr gut. Die wurde übrigens zweimal genannt. Ha. Ha. Ach Mensch, ich überlege, ob ich vielleicht sollte ich mein 1000-Euro-Rätsel auch gleich nennen. Hast du eigentlich teilgenommen an dem Spiel? Nö. Nö. Aber bei einem 1000-Euro-Rätsel, da nimmst du vielleicht doch teil, oder? Naja, es lohnt sich ja. Wie? Es lohnt sich ja für 1000 Euro. Naja, es lohnt sich aber eigentlich nur, wenn man nicht teilnimmt. Hm. Soll ich mal die Spielregeln erklären? Meinetwegen. Na, denn nicht, nee, meinetwegen nicht, so nicht, nee, denn dann will ich irgendwie deutliches Interesse haben. Hallo, wer bist denn du? Mit Butter. Genau, sag ich doch. Hallo? Hi. Ist ja seit Gott nicht so, dass er unter anderem, dass er Anrufer am Mangel hier ist. Hallo, wer bist denn du? Hier ist Andi nochmal. Hallo, Andi, du koppelst doch immer noch wie irre. Jetzt nicht mehr, oder? Doch, jetzt immer noch. Nee, kann doch nicht sein. Wie machst du denn das? Hast du hier so ein Bluetooth-Teil im Mund und jetzt ist das ja. Irgendwie der Widerstand zwischen Ohr und Mund nicht so? Da ist nichts weiter dazwischen? Hallo? Ich hab das Radio ausgemacht. Von wo aus rufst du denn an? Unter welchen Umständen bist du CD-Funker? CB-Funker? Ganz normal Handy. Nein, kann doch nicht sein. Natürlich. Da musst du dir vielleicht stärker ans Ohr pressen. So besser? Naja, ein bisschen besser. Gut. Oder du hältst irgendwie was vor die Sprechmuschel. Nee. Was heißt nee? Oh, Andy, ich wäre ja verrückt hier. Können wir auf den Punkt kommen jetzt? Ja, versuch mal. Gut. Also, ich koppel mal zurück hier. Jetzt hab ich gekoppelt. Du hast die 42 getippt. Ja. Warte, aber die 42 haben auch mehrere getippt. Aber weil natürlich ja. Douglas Adams ist, oder? Ja. Ja, aber so eine Zahlen darf man doch nicht nehmen. Da weiß man doch, dass andere die auch nehmen. Ja, stimmt schon. Ist ein bisschen doof gewesen, hast schon recht. Also man muss natürlich irgendwie... Ich habe auch tolle Leute, die haben zweimal dieselbe Zahl geschickt. Wurden zweimal gezählt und damit war die Zahl dann natürlich nicht mehr einmal genannt. Intelligent. Aber die Frage fand ich vorhin ganz interessant, die du gestellt hast, welche Zahl am öftesten vorkam, am häufigsten. Ja, was denkst denn du? Da würde ich eigentlich sagen, eine Zahl zwischen 1 und 5, nur welche, die 3, sage ich mal, oder die 4. Erstaunlicherweise nicht. Nein? Die 0 und die 1 wurden häufiger genannt und selbst die 7 wurde häufiger genannt als 3 oder 4. Okay. Und verrätst du mir, welche die häufigste war? Na, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht? Jetzt noch nicht. Da würde ich noch ein bisschen rumzuppeln dran. Na gut, und wenn ich jetzt die Zahl nenne, die am niedrigsten genannt wurde, kriege ich dann auch so ein Buch? Nee. Nee. Na, sag mal, welche würdest du nennen? Ich sag mal die 14. Nee. Nee. Die wurde 4-mal genannt. Okay. Bitter, oder? Okay. Okay, Andi, dann schönen Abend noch. Genau, dir auch. Tschüss. So, ich glaube, ich suche jetzt mal Leute mit Taschenrechner. Ich würde nämlich ganz gerne mal die durchschnittliche Zahl rauskriegen, die genannt wurde. Nur ist es mir, schaffe ich es leider selber jetzt hier nicht. Also wer einen Taschenrechner hat und bereit ist zu rechnen, der soll jetzt mal hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wird eine schwierige Aktion, ist nicht so leicht zu machen. Hallo, hast du einen Taschenrechner? Ja. Ja, echt? Ja. Dann, oh Gott, wie kann ich denn jetzt prüfen, dass du einen Taschenrechner hast? Sag mal an. Wurzel aus 1966. Wurzel aus 1966. 66 ist gleich 44,33. Gut, dann glaube ich dir. 5, 9, 8. Okay, dann glaube ich dir. Ich glaube dir. So, dann nimm mal deinen Taschenrechner. Ja. Das wird jetzt eine mühsame Aktion. Das wird eine verflucht mühsame Aktion. Wirklich? Ja. Ich bin gespannt. Denn jetzt muss er erstmal, jetzt ist ja, also im Grunde eigentlich nur addieren. Ah, ja. 189 plus 666 plus 117. 176, ja? Nein, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Ich sag mal die Zahl und du wiederholst sie bitte. Okay. 189. Du sollst sie wiederholen, bitte, genau. 86? Nein, 100! Oh. 189. Noch 2 Versuche und dann ist aber Schluss. Dann suche ich mir einen anderen Taschenrechner. Vielleicht nehme ich mal hier noch, warte mal, ich nehme sowieso mal einen Paralleltaschenrechner. Hallo, wer bist denn du? Ja, mach das mal. Ja. Warte mal, hallo, wer bist denn du? Hier ist der Thorsten. Thorsten, hast du einen Taschenrechner? Wie? Ah, jetzt brauche ich aber jemanden, der einen Taschenrechner hat. Das ist blöd. Ich rufe hier gerade von der Telefonzelle aus. Oh, dann ist natürlich total blöd. Ja, also besser gesagt, ja, bin gerade runter die Treppe gerannt und hab da angerufen. Ach, Thorsten, was wolltest du denn, wenn es jetzt so dringend ist, dass du die Treppe runterrennst und aus der Telefonzelle anrufst? Ich hab so teilweise ein bisschen zugehört und hab da gemerkt, dass da gerade diese Nummern geraten werden, so ein bisschen, was da am kleinsten war, ne? Ja, also das eigentliche Spiel war ja vor 2 Wochen. Man konnte an dem Spiel was gewinnen, wenn es einem gelungen ist, die kleinste nur einmal genannte, also als Einziger die kleinste, eine Zahl zu finden, die so klein wie möglich ist und von anderen nicht genannt wird. Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, vielleicht habe ich es auch überhört, dass die 13 gar nicht genannt wurde. Ja, die wurde 7-mal genannt. Echt? Ich habe das Rätsel jetzt noch nicht aufgelöst. Ah. Aber die 13, das sind doch immer so exponierte Zahlen, dass man weiß, irgendjemand nennt die. Ah, ich dachte so, dass ich so ein bisschen, dass die vielleicht so ein bisschen vermieden wird und so und dass sie da. Kann auch sein. Nee, aber auch die 1, wo man ja denkt, also 1 finden sich ja mal Leute, die 1 nennen, dann kann man ja die 1 nicht mehr nennen. Weil man muss ja der Einzige sein, der den nennt. Ja, das ist wirklich ein vertracktes Spielchen. Genau, aber 8 Leute haben die 1 genannt. Oh. Und danach geht's noch weiter. Ich will ja heute noch 1000 Euro. Also es besteht heute wird ein Spiel eröffnet, bei dem die Möglichkeit besteht, 1000 Euro zu gewinnen. Ja. Da musst du jetzt noch schön Radio hören. Ja, das eine Mal, da ist ja die Chance schon vertan, nehme ich mal. Jetzt bei dem Spiel ist die Chance vertan, genau. Okay, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Danke ebenfalls. Tschüss, Treppe wieder hoch. Ja. So, hallo, du bist da, Taschenrechner? Ja, wir warten noch bei der 189. Ja, genau, warte mal, ich suche mal hier noch jemanden, noch einen anderen. Hast du einen Taschenrechner? Na klar. Ja? Ja. Die Wurzel aus 226? Moment. 226, Wurzel 15,033. Ja, super, stimmt. Genau. Wunderbar. Okay, jetzt seid ihr beide 2 Taschenrechner. Mhm. Kinder, ist das ein spannendes Spiel. Ihr müsst jetzt erstmal endlos addieren. Mhm. Und jetzt sage ich ganz langsam die Zahlen und ihr addiert die einfach. Ja. 189. Ja. 666. 117. 184. 123. 345. Kann mal jemand das Radio ausmachen? 743. Warte mal, sag mal die Zahl davor nochmal. 345. Jetzt streikt die Kiste hier. Scheiße! Ja, verdammt! Da müssen wir jetzt jemand anders finden. Nee, wir sind aber bei 2440. Wer? Ja, du. Wer ist denn der? Wo ist denn der andere? Er. Ja. Ich bin bei 972, da hängt er jetzt hier. Wer ist denn der Hänger? Ich, Mario. Mario, da muss ich dich jetzt rausschmeißen und einen neuen funktionierenden Taschenrechner suchen. Ja, genau. Okay, vielen Dank erstmal für deinen Anruf, ja? Alles klar, tschüss. Oder Kinder, wollen wir jetzt erstmal eine Pause hier nehmen? Ich kann hier praktisch nicht mehr. Ich würde nochmal mit Nachdruck dafür plädieren, dass jetzt nur Leute anrufen, die einen Taschenrechner haben. Und dann hören wir mal noch einen Zahlensong und dann addieren wir schön. Okay? Oh, und der Kuttner, der kann wieder nicht. Wer bist du eigentlich, anderer Taschenrechner? Wie heißt du? Hier sitzt noch immer der Horst da drinne. Horst, gut. Wir machen jetzt mal kurz 3 Minuten Pause, oder? Ja. Ja, also diese Zahlenbrüllen, das ist wie früher diese irgendwie Mittelwelle die Spionageansage. Finnef 8, 66, 22. So haben Spione kommuniziert. Genau. Gut, jetzt hören wir erstmal den Song und dann suchen wir dir mal einen zweiten Taschenrechner. Okay, bis gleich. We'll be right back. Saalschulz. Schon ein durchaus nicht unlässlicher Bandname, oder? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, vor zwei Wochen habe ich ein Spiel mit irrer Resonanz eurerseits ein Spiel startet, derjenige, der eine besonders kleine Zahl nennt, die nur einmal genannt wird. Also derjenige, der die kleinste, nur einmal genannte Zahl nennt, gewinnt ein Expertengespräch, Sprechfunk, Lesebuch plus selbstgebrannter, extra dazu, handmäßig dazu hergestellter CD. Ihr habt euch massenhaft beteiligt und jede Menge Zahlen genannt. Wie gesagt, die größte Zahl, die genannt wurde, und mit der Hoffnung, dass es die kleinste nur einmal genannte Zahl sei, war die 1729. Die hat leider nicht gewonnen. Jetzt würde ich mit eurer Hilfe gerne erstmal ein bisschen statistische Auswertung machen. Dazu brauche ich Leute, die einen Taschenrechner haben und den zu bedienen verstehen. Ich habe in der einen Leitung schon den Horst. Horst, du bist immer noch bereit? Mhm. Ja, und jetzt suchen wir mal noch einen Co-Rechner gewissermaßen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, hallo, wer bist denn du da? Ja, mein Kuttner. Ja, wer bist denn du? Ja, Jojo. Jojo, hast du einen Taschenrechner zu haben? Natürlich. Ja, 17, Wurzel aus 17? Warte mal. Wurzel 17. Ach, Mist. 4,123. Gut, glaube ich dir. So, gut. Ihr müsst jetzt bloß wie die Teufel addieren. No, warte mal kurz, ich habe vorhin schon vorgerechnet. Du hattest... Nee, warte mal, nee, wir fangen jetzt nochmal richtig von vorne an. Okay, super. Ja? Also, ich sag jetzt hier bloß so wasserstandsmäßig Zahlen durch. Und no. ihr addiert die nacheinander. Na klar. Und ganz am Ende frage ich die Summe ab. No. Und wenn ihr nicht auf dieselbe Summe kommt, dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Das wäre nicht schön. Oh, das wäre nicht schön. So, jetzt geht's nochmal von Horst, du bist bereit. Ja. Wie hieß der andere junge Mensch? Hallo? Ich, Jojo. Jojo, genau, ja. Jojo. Sag mal, du bist ja volle Pulle Sachse, oder? Na klar. Naja, ist doch nichts gegen zu sagen. Ich finde Sachse schön. Ja, naja, aber super. So. Geht mal los hier, ne? Jojo, Horst, jetzt geht's los. 189. Plus 666 plus 117 plus 184 plus 123 plus 345. Seht ihr da mal die Zwischenstände auf eurem Display? Nee, ich habe hier so einen Grafiktaschenrechner, das sehe ich die jetzt nie. Ah ja, gut, okay. Plus 743. Plus 187. Plus 121. Plus 365. 365, ja. Ja, plus 1243. Mhm. Plus 107. Plus 1729. 1729? Ja. Ja. Plus 123. Das hat man doch schon mal. Ja, nee. Ja, hat man schon doch, mal. Stimmt, stimmt, ne? Plus 212. Plus 316. Plus 143. Mhm. Plus 117. Wie lange geht das noch, Kuttner? Geht noch eine Weile. Okay. Plus 102. Plus 161. So, dann machen wir jetzt mal Zwischenergebnis. 7293. Horst, was sagst du? Ja, 7260. Ach, fast. Scheiße, da müssen wir wieder von vorne anfangen. Nee. Doch, ich schmeiß euch jetzt beide raus und suche mir zwei neue Taschenrechner. Ja, dann mach's gut, guck mal. Okay, vielen Dank für den Anruf. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, ciao. Mann, ist das anstrengend. Also Kinder, wer einen Taschenrechner hat, das ist hier eure Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Daniel. Daniel, du hast einen Taschenrechner vor dir liegen. Ja. Die Wurzel aus 16? Sag mal, da brauchen wir keinen Taschenrechner, du wissen aus dem Kopf 4. 4? Genau, super. Hallo, wer bist denn du? Ja, Thomas, hallo. Thomas, Daniel gegen Thomas. Na, das ist offensichtlich keine Frauensendung hier heute. Naja, kein Grund dafür. So, ihr könnt addieren mit Hilfe eures Taschenrechners, hoffe ich. Ja. Dann sag ich jetzt hier nochmal, wie ein Bekloppter die Zahlen durch. 189 plus 666 plus 117 plus 184 plus 123 plus 345 plus 743 plus 187 plus 121 plus 365. Mensch, da hackt aber einer auf seinem Rechner rum. Vorsicht nicht, dass er jetzt mitten in der Operation kaputt geht. Plus 1243. Plus 107. Plus 1729. Plus 123. Plus 212. Plus 316. Plus 143. Plus 117. Plus 102. Plus 161. So, Zwischenergebnis. Ja, wer? Na, Daniel, fang an. Nee, lass mir einen anderen anfangen. Thomas? 7293. Daniel? Ja, Heiko. 7293? Ja. Kinder, toll! Ihr seid super, jetzt geht's weiter. Die merken wir uns mal, die 7293. Könnt ihr noch? Ja. Oder braucht ihr eine Pause? Nee. Seid ihr sicher? Ja. Ansonsten würde ich mal eine musikalische Pause vorschlagen. Würdest du uns dann rausschmeißen? Nein, ich würde euch nicht rausschmeißen, sondern danach würden wir weitermachen. Naja. Mit einem wieder mit einem Zahlensong. Mir ist es egal. Okay, dann machen wir erstmal eine Pause. Keine Macht für niemand. Ist praktisch null Macht für niemand. Tonsteine, Scherben. Ein klassischer Zahlensong, würde ich mal sagen. Danach geht's dann mit euch beiden weiter, ja? Ja. Ihr seid aber super. 7293, gefällt mir gut. Mir auch. Bis gleich. auf deiner Seite, komm rüber, Alter. Wir wollen das Gleiche in Augsburg, München, Frankfurt, Zappen. Es sind überall dieselben, die uns unterdrücken. In jeder Stadt und in jedem Land. Mach ne Faust aus deiner Hand. Mach ne Faust aus deiner Hand. Tonsteine Scherben mit Keine Macht für Niemand, ein klassischer Zahlensong. Zahlensong? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, jetzt war ja eben irgendwie jede Menge Rechnerei zu hören. Als Taschenrechner sind hier Daniel und Thomas noch in der Leitung. Es geht natürlich darum, wir haben im letzten, vor zwei Wochen habe ich ein Spiel angefangen, wer die kleinste Zahl nennt, die nur einmal genannt wird, hat gewonnen. In Expertengespräche, Sprechfunk, Lesebuch plus dazugehörige CD. Und die Pfiffierinnen unter euch werden schon gemerkt haben, dass ich jetzt versuche, mit Hilfe meiner beiden Taschenrechner mit den Vornamen Daniel und Thomas rauszubekommen, wie groß denn die durchschnittlich genannte Zahl ist. Also was der Durchschnitt aller genannten Zahlen ist, darum addieren wir jetzt hier wie die Irren und werden das nachher durch die 225 Schwortmeldungen teilen müssen. Wir machen jetzt weiter, das waren jetzt einzeln genannte große Zahlen, die über 100 waren. Wir werden jetzt irgendwie weiter ausrechnen. Also weiter addieren, was so an Zahlen genannt würde. Und das wäre jetzt nochmal eine totale Herausforderung für besonders Helle unter euch. Wenn ich jetzt die folgende Zahlenreihe weiter sagen werde, addieren, addieren, addieren. Also 8 mal die 1 ist natürlich 8 und 4 mal die 2 zählt dann als ebenfalls 8 oder so. Ja, wer da jetzt genau aufpasst, wird im Grunde wissen können, welche Zahl die kleinste nur einmal genannte Zahl ist. Also wenn jetzt besonders Helle unter euch sind, dann hört jetzt genau zu. Danach könnte man dann seine Helligkeit unter Beweis stellen, indem man sagen kann, bababam, das ist die kleinste nur einmal genannte Zahl, weil. Also, hell wach bleiben und hier unseren Taschenrechnern folgen. Kinder, ihr könnt noch? Ja. Seid ihr sicher, ja? Wer hechelt denn da so? Und warum? Thomas? Nein. Daniel? Keine Ahnung. Na gut. Jemand von euch hat gehechelt. Hechelt. Achso, ich hab eine Frage. Ja. Wie alt ist denn mein... Wie bitte? Der andere da in der Leitung. Der Thomas oder wie der heißt. Thomas, wie alt bist du? 19. Warum willst du das wissen? Bloß so. Daniel, wie alt bist du denn? 14. 14? Ja, 13. Na, warte nur. 13. Bist du sicher? Ja. Bist du sicher, dass du noch weiter Taschen rechnen kannst? Ja. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Ich hab erstmal ihn durchgezogen. Ja, und? Ja, kann Mensch, da muss man aber 13 sein, um damit auf die Kacke zu hauen, oder? Naja. Daniel. Hm? Los jetzt, ran ans Gerät. Ja. Ja? Ja. Du bist ready. Ready. Okay, 8. Plus 8, plus 12, plus 20, plus 15, plus 12, plus 6, plus 42, plus 16, plus 36. Daniel, wie viel ist es bei dir? Na, 60.400. Raus ist er. So. Ein Depp. Du hast aber gerechnet. Ja. Gut, dann bleib du mal in der Leitung, suche ich hier einen neuen Taschenrechner. Hallo? Ja, hallo, hier ist Eva. Eva, du willst hier mit Taschenrechnen? Na klar. Super, wunderbar. Das finde ich aber auch schön, dass sich Frauen dran beteiligen. Dass das jetzt nicht so nach Geschlechtsauslese hier aussieht. Eva, dann würde ich jetzt erstmal... Ja, denn der Thomas hat ja schon... Thomas, du hast ja schon mitgerechnet, oder? Ja. Du kannst ja gleich mal deinen Zwischenstand sagen, aber erstmal soll die Eva nochmal rechnen. Eva, 8 ja. plus 8... Was jetzt von vorne, ne? Oder ja, ja, normal hier. 8 plus 8 plus 12 plus 20. Scheiße, jetzt habe ich vorhin was Falsches gesagt. Ich glaube, wir machen nochmal richtig. Ihr fangt bitte nochmal von vorne an, ja? Oder okay. Von der Zwischensumme, die wir beide hatten. Warte nochmal, jetzt nochmal. Wir fangen nochmal von vorne an. Von ganz vorne? Nee, nicht von ganz vorne. Die andere lassen wir. 7293. Okay. Wenn gleich Daniel, der Kindskopf, natürlich gelogen hat. Aber dabei bleiben wir jetzt. So, 8 plus 8 ist ja relativ klar. Moment. Ja? Plus 12. Plus 20. Plus 15. Plus 12. Plus 42. Plus 16. Plus 36. So, und jetzt sagt ihr beide jetzt Zwischenergebnis? Habt ihr? Ja. Und jetzt sagt ihr jetzt beide gleichzeitig bei 3. 1, 2, 3. 7.462. Nein, jetzt erstmal bloß von der letzten Rechnung. Ach so. Oh Gott. Ich hab das schon zu der alten Zahl dazu addiert. Ja, ich auch. Auf wie viel bist du gekommen? Wer? Sag mal nochmal. Ja, Thomas. 7.462. 7.462? Du jetzt auch? Nee, ich hab 73.099. Wie denn das? Oh, keine Ahnung. Mädel. Ja. Jetzt machen wir nochmal, lösch mal deinen Taschenrechner, bring ihn mal auf Null. Hm? Jetzt rechne mal. 8. Oh, ist das mühsam. Ja. Plus 8. Hm? Plus 12. Hm? Plus 20. Hm? Plus 15. Hm? Plus 12. Plus 42. Hm? Plus 16. Hm? Plus 36. Hm? Ist gleich? 169. 169. Hm? Na, jetzt wollen wir mal kicken. 2, 5, 4. Thomas? Ja? Was war dein Zwischenergebnis? 7462. 52? Nee, 62. Stimmt, 62. Ja. Du hast recht. Mathe-Leistungskurs. Super. So, also dann war jetzt irgendwie diese Zeile 169. Ha? Wir bleiben mal dabei. Bringt mal bitte eure Rechner auf Null. Ja. Ja? Hm? So, und jetzt rechnen wir weiter. Ja. Mann, ist das mühsam. 50 plus 66 plus 60 plus 91 plus 56 plus 15 plus 64 plus 51 plus 36 plus 76 ist gleich 565. Ja. 165. Wunderbar, wieder auf Null bringen. So, 84 plus 88 plus 207 plus 48 plus 260 plus, jetzt muss ich irgendwie rechnen. Wir machen 189 plus 84. Ist gleich? 960. 960. 960, super. Plus 30, ende jetzt wieder auf 0? Ja. Okay, 30 plus 124. 224. Nein, 124 plus 96 plus 99. Plus 136, plus 70, plus 108, nee, warte mal, ja, bleib mal bei, plus 108 ist okay, ja, richtig, plus, jetzt, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, wartet mal, kleinen Moment, ah, ist das alles mühsam. Jetzt nehme ich hier einen Taschenrechner. Wozu brauchst du dann uns? Nein, naja, weil mit euch besser ist. So, wo war man jetzt? Jetzt muss ich nämlich hier... Ah, also... Hm? Plus 259. Plus... 156. Ist gleich? 1078. Ja. Bist du dir sicher? Ja. Thomas. Was? Thomas, oder stimmst du da nur zu? Ich stimme da jetzt gerade nur zu, weil ich einen Fehler gemacht habe. Na, dann will ich dir mal vertrauen. Okay. Ja. Gut. Oh, weiter geht's. 40. Jetzt wieder auf 0. Ja, wieder auf 0. Mhm. 40 plus 41. Plus 126 plus 215 plus 44 plus 45 plus 235 plus 96 plus 98. Ist gleich, Thomas? 940. Habe ich genauso. Super. So, jetzt wird es ein bisschen gemütlicher. Jetzt wieder auf 0 bringen. Hm? 51 plus 102 plus 171. Was war das, 100? 171. 171? Ja, 171. Los, nochmal auf 0 bringen. Wir fangen nochmal an hier, die Zeile. Ist ja nicht so schlimm. 51 plus 102 plus 171 plus 59 ist gleich? 383. Genau. 383, super. Plus, jetzt wieder dazu rechnen. Oder 0. Nee, jetzt wieder 0? Und jetzt sind wir, plus, zwei, nee, warte mal, oh Gott, ist das mühsam. Jetzt, 252. 252? Ja, plus 65. Plus... 201 ist gleich? 518. Genau. 518. So, jetzt wieder auf 0 bringen. 72 plus 146 plus 79 ist gleich? 297. Ja. 297. Jetzt wird's alles einfacher. 83. Also wieder auf 0 bringen? Mhm. Ja, 83 plus 85 plus 87 plus 246. Plus 18. Ist gleich? 519. Ja. 519. No. So, jetzt neu, nochmal wieder auf Null bringen. 92 plus 96 plus 194 ist gleich? 300, oh mein Hund, 382. Hab ich auch. 382, super. Ich glaube, jetzt brauche ich erstmal wieder eine Pause. Ich danke euch total für eure Beteiligung hier. Bitte, bitte. Ja, und würde dann mit anderen weiterrechnen. Wir nähern uns der Durchschnittszahl. Also kann ich nochmal meine Zahl ansagen, die ich auch hingeschickt habe zu dir? Ja, sag mal. 9? Nee, die wurde 4-mal genannt. Mhm. Ach, ärgerlich, oder? Ja. Okay, vielen Dank. Und kann ich versuchen, jetzt die kleinste Zahl, oder? Jetzt nochmal zu raten. Ja. Na, sag mal. 15. Richtig. Ja. Das ist dir jetzt beim Zusammenrechnen aufgefallen, oder? Ja. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und wir verraten Kim, wie du draus gekriegt hast. Wieso nicht? Okay. Wer es weiß es. Ja. Oder? Naja, aufgepasst. Ey. Naja, ich bin ja so die Reihen durchgegangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alle wurden mehrfach genannt und waren immer Vielfache von 1, dann das nächste Vielfache von 2, dann Vielfache von 3, dann Vielfache von 4 und dann gab es nur den Einfache von 15. Eben. Und damit war klar, 15 ist die kleinste Zahl. Das Rätsel ist gelöst. Nichtsdestotrotz würde ich dann in der nächsten Woche, nächsten Runde noch weiterrechnen wollen und zwar rauskriegen, wie die durchschnittliche Zahl war, die ihr getippt habt. Okay. Okay, vielen Dank für euren Anruf, ja? Okay. Tschüss. Tschüss. So, wir machen jetzt hier erst nochmal. Ich glaube, ist jetzt der letzte Zahlensong. Fanny van Dunn mit 1000 Dinge. Johnny war ein Butterkeks, er glaubte an die Liebe, doch er wurde aufgegessen, das tat weh. Heidi war ein Wohnmobil, sie wollte in die Berge, aber ihre Eigentümer fuhren an die See. Die Dinge sind verzweifelt, das Leben ist nicht fein. Ein Keks kann nicht weinen und ein Wohnmobil nicht schreien. Die Sachen sagen leise, seid bitte fair, sonst hauen wir alle ab und euer Leben wird sehr schwer. 1000 Dinge brauchen Liebe, 1000 Dinge wollen glücklich sein, 1000 Dinge sagen bitte, könnt ihr vielleicht einmal aufmerksam sein. Toni war ein Küchenmesser, wollte niemand wehtun, doch er musste schneiden, bis er daran zerbrach. Helga war ein Telefon, sie fand Gespräche eklig, könnt ihr ahnen, wie sie litt, wenn jemand lange sprach. Billy war ein Tesafilm, er wollte nicht mehr kleben, niemand riss den Zettel ab, der so an ihm hing. Renate war ein Kaugummi, sie hatte Angst vor Zähnen, sie wurde hart wie Stein, klar, dass da was kaputt ging. Die Dinge sind verzweifelt, das Leben ist nicht fein, ein Keks kann nicht weinen und ein Wohnmobil nicht schreien. Die Sachen sagen leise, seid bitte fair, sonst hauen wir alle ab und euer Leben wird sehr schwer. 1000 Dinge brauchen Liebe, 1000 Dinge wollen glücklich sein, 1000 Dinge sagen bitte, könnt ihr vielleicht einmal aufmerksam sein. Oh, I don't know why I'm right there. Oh yeah, die.

Sonic Dragolgo, ewig nicht gespielt, lange nicht gehört, eine so neue Platte nicht, aber beim Wiederhören stellt man fest, echt supi Krachmusik. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ihr Süßen. Ich muss jetzt mal einfach mal aus Fairness- und Hygienegründen praktisch alle, die jetzt in der Leitung sind, mal kurz rausschmeißen, weil weitergerechnet wird gleich. Vorher würde ich ganz gerne nochmal, so jetzt praktisch leer, würde ich sagen, am 6. Mai ist wieder mal ein schicker Videoschnipselvortrag um 21 Uhr, nächsten Donnerstag. Also, solange ich rede, schmeiße ich nochmal alle raus, ist wieder ein Videoschnipselvortrag in der Volksbühne, 6. Mai, 21 Uhr, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Und der wird, glaube ich, eher stärker musikalisch dominiert sein. Ich werde möglicherweise nicht so viel dazwischen reden. Und ich würde jetzt ganz gerne ein paar Karten verlosen. Und zwar 5-mal eine Freikarte. Schmeiß jetzt aber, solange ich die Telefonnummer hier nicht bis zu Ende durchgesagt habe, schmeiß ich in der Zwischenzeit immer noch mal alle raus. Würde jetzt hier nochmal die Telefonnummer. Und wenn die zu Ende genannt ist, dann kann man gewissermaßen diese Nummer hier anrufen. Wenn man eine von 5 Freikarten für den 6. Mai 21 Uhr in der Volksbühne für einen Videoschnipselvortrag, der eher musikalisch orientiert sein wird, gewinnen will. Hier ist die Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. So, ab jetzt wird jetzt gewissermaßen hier werden Karten verlost. In der Zwischenzeit hören wir uns mal den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David an. Ihr wisst, ich muss es wahrscheinlich doch noch erklären. David schneidet eben einfach so die Sendung mit, hört sich das von mir gequatschte an und schneidet's raus und redet dann tapfer in den unterschiedlichsten Rollen dagegen, so dass dann immer Mini-Hörspiele entstehen und dann entstehen manchmal so solitäre Mini-Hörspiele. Er hat jetzt aber seit 5 Jahren die Marotte, nicht nur so kleine Mini-Hörspiele zu machen, sondern diese Mini-Hörspiele zu verbinden, also als Fortsetzungshörspiele eines Gesamthörspiels zu machen. Wir hören jetzt die Folge 45 seines Großgesamthörspiels, die Talkfunker. Hier ist der Zusammenschnitt von David. Hallo, mein Name ist David, ich komme aus dem großartigen Berlin und bin ein alter Kumpel von Jürgen Kuttner, den ihr sicher alle kennt. Das ist ein wirklich großartiger Typ und wir hatten schon eine Menge Spaß miteinander. Zum Beispiel mit unserer neuen Band The Talkfunkers, die wir letztes Jahr erst zusammen mit unserem großartigen Freund Bernd gegründet hatten. Irgendwann überlegten wir uns so aus einer Laune heraus, vielleicht mal in den sagenumwogenen Irak zu touren, was wir auch kurzerhand taten. Und nun war es endlich soweit, gerade noch die blühenden Landschaften des nördlichen Irak unter uns und schon landeten wir mit unserem Tramp-Helikopter im absolut großartigen Bagdad. Und der Flughafen hatte so einiges zu bieten. Zum Beispiel eine Kneipe namens Tradala, in der wir uns auf Dauer aber nicht aufhalten wollten. Wieso ja an den Schuhläden? Na, wir können ja auf den Kudamm gehen. Ja. Warten wir auf den Kudamm? Ja, ich gehe auch so gerne auf den Kudamm schon. Aber wir sind doch hier in Berlin. Ja, wusstest du nicht, dass Bagdad mittlerweile auch einen Kudamm hat? Na klar. Also, das ist mir neu. Soll auch total super sein hier. Oh, Pinkies ist super. Aber wie kommt denn das? Und New Yorker ist so der Kudamm ist halt ein deutscher Exportschlager. Ach so, wie McDonald's oder so. Quasi. Oh, und Pink und Kloppen. Ja. Boah. Na dann lusch wie los. Hey Mann, das ist ja der absolute Kudamm. Kommt doch absolut europäisch rüber. Ja, das ist ja wohl klar. Wieso? Na ja. Und nicht gerade ein afrikanisches Phänomen. Aber der Kudamm in Dakar sieht genauso aus. Echt? Wir können dir da nur vertrauen und glauben. Ja. Also sag mal so, sonst werdet ihr nicht der Kudamm. Hey Mann, stimmt. Bei McDonald's schmeckt's ja in Moskau auch wie in Lissabon. So sieht's aus. Oder Havanna. Ja. Hey Mann, ich war ja schon vor 10 Jahren auf dem Kudamm in Warschau. War absolut genau das Gleiche. Dass du so richtig den Anfang der Oja nicht mitgekriegt, war eigentlich. Wieso war der jetzt viel früher? 9. November 89, oder? Anzunehmen. Hey Mann, also, war der auch wirklich am Bruch war. Politisch, kulturell, sozial. Ja, man, wirtschaftlich auch. Wirtschaftlich. Mit dem Datum wurden die 90er Jahre eingeläutet quasi. Quatsch, am Neujahrstag 1990 begann, die weiß ich noch ganz genau. Ich weiß noch ganz genau, dass es der 9. November war. 9. November? 9.11. 9.11. zum 11.9. Wieso jetzt 11.9.? Das beschreibt gewissermaßen die 90er. Das 90er, die 90er Jahre. Mhm. Ich meine, bis Silvester 99 würde ich sagen. Nee, das würde ich nicht sagen. Doch, würde ich allerdings sagen. Man könnte auch sagen, Nirvana, das war 90er. Hey, man, Quatsch, wenn dann Techno. Blödsinn. Nirvana und Techno. Hey Mann, ich schlage vor, wir rufen Johnny an, der kann das mit Sicherheit entscheiden. Johnny? Echt? Wollen wir anrufen? Ja klar, warum nicht, Mann? Oder wollen wir uns hier weiter wie Bolle amüsieren? Habe ich eigentlich ohne Steine. Also teuer so. Da jetzt zu telefonieren, Ach, oder? Weil die nachts, da kostet das Bruchteile von Zenzen. Hey Mann, rufst du den jetzt wirklich an? Ja. Tja. Ist ja schließlich auch ein Bandmitglied, wenn man das mal genau nimmt. Ja. Hallo, ich bin's. Hey, was ist oben? Ich habe ein Problem. Aus welchem Grund? Jetzt im Grunde, wir haben sie jetzt schon irgendwie eine starke These hingestellt. Die 90er Jahre gingen vom 9. November 89 bis zum 11. September 2001. 11. September und Nirvana. Mit dem Start gibst du uns recht. Das ist schon Klar. mal wieder auch großzügig von dir. Mhm. Und wo würdest du das Ende der 90er ansiedeln? Also wenn es nicht so flach klingen würde, würde ich ja sagen, die 90er waren tatsächlich mit 9-11 vorbei. Das ist schon irgendwie auch ein starker kultureller Zusammenhang. Zumindest lokal. Aber sind die 90er nur Techno oder Nirvana? Na, musikalisch habe ich echt nichts mehr zu sagen. Ich kriege echt nichts mehr mit. Aber hey Mann, es geht doch nicht um jetzt, sondern um die 90er. Ach. Ein Zeitalter ist angebrochen, wo man anfängt, mit seiner Freundin Hausmusik zu machen. Genau. Hausmusik, also doch Techno. Guter Sound. Immerhin. Naja, üb erstmal ein bisschen Blockflöte, wa? Weißt du, wo das herkommt, dieser Trend? Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Aber man muss trotzdem aufpassen, dass man nicht klingt wie seine Eltern. Ja. Tschüss. Die Geschichte einer Band. Nächste Woche, nächster Teil. So Kinder, die Karten sind weg. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Gleich wird weitergerechnet. Die Ramones waren nicht normal. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, Kinder, wie machen wir weiter hier? Na so. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Naja, vielleicht ist Kind auch untertrieben. Vielleicht sollte ich euch auch liebe PISA-Studenten nennen. Liebe PISA-Studenten. Ich glaube, diese 1000-Euro-Verlosung, die verschiebe ich, die Spielregelerklärung dessen verschiebe ich auf die nächste Sendung. Das wäre jetzt doch irgendwie zu kompliziert. Was haben wir bisher gemacht? Die Karten sind weg für nächste Woche Donnerstag. Videoschnipselvortrag in der Volksbühne, 6. Mai, 21 Uhr. Ich habe vor zwei Wochen hier so ein Spiel gestartet, derjenige, der die kleinste Zahl nennen, natürliche Zahl nennen kann, die nur einmal genannt wird, hat ein Sprechfunk-Lesebuch mit Expertengesprächen und einer dazugehörigen CD gewonnen, der die Gewinnerzahl, die größte Zahl, die kleinste Zahl, die genannt wurde, war die 0, die größte Zahl war die 1729, die Zahl, die gewonnen hat, die nur einmal genannt wurde, war... Es fiel vorhin schon, war die Zahl 15. Da gab es ein paar Zahlen, die überhaupt gar nicht genannt wurden, zum Beispiel die 20 oder die 25 oder die 29. Wir haben ein paar Zahlen, die extrem häufig genannt wurden. Am häufigsten die Zahl 26. 10 Mal haben die Leute die 26 gewählt. Und wenn wir jetzt so ein bisschen rumgerechnet haben und sich die ganze Sendung angehört hat, wie Mittelwelle, Spionagefunk oder die Durchsage der Wasserstandsmeldung, die gibt's heute, glaube ich, überhaupt gar nicht mehr. Da ist wieder ein großes, ein tolles Stück Radiokultur flöten gegangen. Dann hat es eigentlich den Zweck gehabt, der noch nicht beendet ist. Insofern sind Taschenrechner weiterhin gefragt, rauszukriegen, wie groß denn die durchschnittliche Zahl war, die ihr genannt habt. Also wo war die eigentliche Mittel zwischen 1729 und 0 beziehungsweise 1? Insgesamt wurden von 225 Wortmeldungen 81 verschiedene Zahlen genannt. Und wir haben jetzt nicht mehr viel zu tun. Wir haben bloß noch so 11 Zahlen zu addieren und die dann nochmal zu dividieren, um rauszukriegen, welche die durchschnittliche Zahl war. Also, jetzt sind nochmal Menschen mit dem Taschenrechner gefragt. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Kinder, macht euch keine Vorstellung, wie anstrengend das ist, hier so eine Additionssendung zu moderieren. Hallo, wer bist denn du? Hier ist der Robin. Wer? Robin. Robin? Sag mal, du klingst aber auch gleich wieder so eine Spur demotiviert. Nö. Dass ich denke, ob ich dir jetzt so eine verantwortungsvolle Aufgabe wie das Führen eines Taschenrechners überhelfen kann. Na doch, auf jeden Fall. Schaue ich schon. Bist du dir sicher? Ja, auf jeden Fall. Wurzel aus 17. Warte, 17, 4,123. Okay. Und so weiter. Gut. Dann bleib in der Leitung. Robin, ja? Ja. Robin, bleib in der... Bist du so ein Spaßtaschenrechner? Nö, eigentlich nicht. Hast du... Wie sieht denn dein Taschenrechner aus? Hat der noch so... Früher hat man doch da mal so Worte noch gemacht. Ja, da stehen ganz schön viele Sachen drauf. Aber kennst du das auch? Ja. So 7353. Und wenn man den dann den Taschenrechner auf den Kopf stellt, dann steht da Esel. Versuch ja, mal. Das kenn ich. Funktioniert das noch? Ja. Was gibt's denn da noch für Worte? Zum Beispiel Libelle. Libelle, echt? Ja. Warte mal, Libelle? Das ist dann, muss ich jetzt mal hier rückwärts schauen. Ach, das ist dann 3.773.817 wahrscheinlich, oder? Ja, irgendwie so bestimmt. Irgendwie so bestimmt. Naja, gut. Okay. Ach, kick an die Bälle. Robin, wunderbar. Dann suchen wir dir mal hier eine Partner oder eine Partnerin. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist Andy. Andy? Ja. Hast du vorhin schon mal angerufen? Nee. Nee? Du bist jetzt auch Taschenrechner? Ja. Okay. Ja. Dann müsst ihr jetzt mal hier addieren. Ja. An. 169 so. Plus 165. Warte, ich rechne mal mit. Ich habe hier kein Vertrauen zu euch. So, wo ist jetzt mein Taschenrechner geblieben? Weg ist er. Weg ist er? Nee, hier ist er. So. Aber soweit seid ihr jetzt schon mal gewesen. Ja. Das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Nee, das geht. Gut, also, aber ich rechne mit So. Plus 960. Plus 1078. Plus 940. Ach, ist das eine geile Sendung. Plus 383. Plus 518. Plus 279. Plus, oh Gott, warte mal, jetzt hat mich hier verrechnet. Plus 18. Plus 519. Plus 382. Ja. Ist gleich? Sag mal. Ja, sag mal. 5411. Ja, hab ich auch. 5411? Ja. Gut, jetzt müssen wir bloß noch, jetzt wird's ja, ab jetzt wird's ganz einfach. 5411 plus 7293. Wie? 5411? Ja. Plus 7293. Im Ansatz? Ja. 82.704. Was? Nein, kann doch nicht sein. 5000 plus 7000. Was hast du, was hat der andere raus? 12.704. 12.704, richtig. Yeah. Ja, jetzt mal ganz langsam. Robin, bist du noch da? Ja. Ja, der andere ist so ausgetickt, oder? Naja, kann man das machen. Jetzt 12.704 durch 225. Mhm. Ist gleich? 56,462. 56 ist gewissermaßen die Durchschnittszahl, die genannt wurde. Mhm. Und die Lösungszahl ist 15. Das ist erstaunlich. Ja. Jetzt sag mal, ist toll, oder? Jetzt haben wir 2 Stunden damit zugebracht, rauszukriegen, was die Durchschnittszahl der von euch geschätzten kleinsten einmal genannten Zahlen ist, wenn sich 225 Leute beteiligen und 81 verschiedene Zahlen nennen. Die Zahl ist dann 56. Und die 56 selbst wurde nicht mal genannt. So, was haben wir jetzt gelernt, Robin? Tja, ja, nicht. Stimmt, ja, das gelernt. Quatsch gemacht, 2 Stunden lang, oder? Ja, wir haben ja noch 1 Stunde. Wir haben noch 1 Stunde. Was machen wir jetzt in der Stunde? Oh, was ich kann nicht mehr rechnen, kann ich nicht mehr. Ich kann im Grunde ja nichts mehr sagen. Na, muss bist du so, Mathematik-Freak? Mathe-Freak? Nee, freien. Ja, nicht? Nee. Aber Taschenrechner bedienen kannst du und Libelle kannst du auch schreiben. Ja, das geht noch gerade so. Naja, das freut mich doch, aber das ist doch schon mal nicht schlecht. Jo. Also. So, Robin, ich sag mal jetzt hier nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter durch, oder? Jo, dass wir vielleicht dann ein bisschen anrufen, ein paar Leute. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Ja, ruf doch da mal an. Dann 0331 zu Potsdam, 731 39 32. Sag mal, Robin, brauchst du jetzt eigentlich einen zum Quatschen? Ja, brauchst du es schon, oder? Jo. Okay. Oder würdest du was schön vorlesen wollen, zum Beispiel? Ich hab hier gar nichts zum Vorlesen. Hast du ja nichts zum Vorlesen, dann suchen wir mal einen, mit dem man sich unterhalten kann. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist der Christian. Christian? Ja. Ja, was ist denn jetzt los? Christian, ich weiß jetzt ja nicht, wer gewonnen hat. Das weiß ich nur zu Hause. Ach so. Aber die Gewinnerzahl war 15 und der Gewinner kriegt dann zugeschickt, das große Buch. Ach so. Das wolltest du jetzt wissen, Christian? Nee, aber ich hätte eine Idee, wie du deine Sendung weitermachen können. Was machen wir jetzt mit der restlichen Stunde hier? Begriffe raten. Begriffe raten? Ja. Wie denn? Na, weiß ich nicht. Du gehst grad vor aus irgendeinem Film oder so und die anderen müssen verraten. Da, weiß ich nicht, über die Ecke. Ah. Spannung pur. Oder? Ja, nee, jetzt, wir suchen mehr. Jetzt machen wir mal Spiele suchen. Radio, eine Spiele, die man sich schön im Radio spielen könnte. Ist ja, Karten ist scheiße, Schach ist irgendwie auch blöde. Begriffe raten. Aber wie sollen Begriffe raten aussehen? Dass man immer nur Wer ja sagt, darf weiterfragen, oder wie? Oder ich packe meinen Koffer mit. Wie funktioniert denn das? Das kannte ich auch früher mal. In der Schule? Ja. Ich packe meinen Koffer mit einer Zahnbürste und dann muss der nichts weiter sagen und dann muss man das immer so weitermachen. Was muss er dann weiter sagen? Ja, der muss ja nichts sagen. Ich packe meinen Koffer mit einer Zahnbürste und einen Schuh. So, und dann muss der nichts sagen. Ich packe meinen Koffer mit einem der Zahnbürste, mit einem Schuh und wie sehe ich und mit einer Hose und immer so weiter. Und womit endet das? Na, bis dann irgendjemand aber dann mal was falsch sagt, dann muss wieder von vorne angefangen werden. Ach so. Ja. Aber Krankenkopf muss auch sein. Wieso denn? Das ist doch, da muss man sich eine Menge merken. Ja. Ja, na gut. Na ja, fang doch mal an, Bede. Ja. Komm an. Ach, oder doch Begriffe raten? Na. Begriff. Oder wollen wir mal abstimmen? Oder sag mal hier noch weiter rumhören? Begriffe raten, Koffer packen? Was hatten wir jetzt noch? Nicht weiter, war Begriffe raten, Koffer packen. Ja. Ja, das ist gut. Vielleicht finden wir da mal ein schönes Spiel. Ich kenne mich ja mit so einem Spiel immer nicht so richtig aus. Dann danke ich euch erstmal. Okay. Ja, so. Vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Ja, tschüss. So, hallo. Hallo. Wer bist denn du? Tommy. Tommy. Ja. Wir müssen jetzt mal hier Spielentwicklung betreiben. Ein schönes radiokompatibles Spiel. Ich würde mal sagen, wir machen so einen Telefonchat. Chat? Chat. Dass wieder alle miteinander quatschen? Ja. Ah, da kommt aber auch nur Mist raus. Nö, hast du auch recht. Oder? Jo. Aber woran liegt das? Eigentlich könnte das so ein Chat so toll sein. Zu viele junge Menschen hier. Wie alt bist du denn? 17. Naja. So halt. Ja, das jungsche Pack war das, die ist total auf den Keks. Genau. Na, das sage ich dir aber, du. Da geht's mir nicht anders. Kein bisschen anders. Ja. Mensch, ist aber mutig, 1729 als kleinste einmalgenannte Zahl zu nennen. Naja, gut. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Oh, jetzt sitzen wir hier und langweilen uns. Ich langweile mich jetzt mal. Packe ich mir meinen Koffer. Ah, du bist für Koffer packen? Ja, wieso nicht? Ach so, dann machen wir jetzt hier erstmal Schnelldurchlauf, Abstimmung, welches Spiel, okay? Okay. Vielen Dank erstmal, hallo. Hallo. Hast du einen Spielvorschlag oder willst du dich für Begriffe raten oder Koffer packen entscheiden? Na, ich würde eher sagen, du spielst irgendwelche Musiktitel an, von den Ramones am besten. Bei mir gefällt die Band eigentlich. Und ja, die anderen müssen es dann halt raten. Und die anderen müssen es raten. Und du? Ja, ich höre zu. Wieso hörst du zu? Na, weiß nicht. Mir gefällt die Band, aber ich kenne sie nicht so. Rate mal hier. Und wie heißt der Song? Wenn ich ein Wort verstanden hätte, wäre es vielleicht besser gewesen. Kettensäge heißt ja. Chainsaw. Aha. Gut. Ach Mensch, Ramones raten. Na, schreibe ich mal auf. Jo. Vielen Dank für deinen Tipp. Kein Problem. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Ah, na da ist Kinder, wer bist denn du? Mann, Kinder, was bin ich jetzt aber auch wieder erschöpft? Hallo? Hallo, ich habe eine Idee. Na, sag. Also, pass auf, ich bin eigentlich auch für den Chat. Pass auf, also, du könntest mir jetzt meinen Rind stellen. Mach mal. Hallo? Ja, hi. Hey. Wer bist denn du? Ja, Robin. Cool. Hm? Was hast du denn so für Hobbys und so? Hobbys? Ja. Gitarre spielen. Gitarre spielen, ah, cool. Noch mehr? Aber jetzt schläft er doch schon ein. Ja. Ich bin jetzt hier beinahe vom Stuhl gefallen. Echt? Was ist denn das für ein Spiel? Naja, ist kein Spiel so, aber... Ach man, ihr seid... Hallo? Hallo, ich muss mal kacken und... Ja, genau. Hallo? Ja, hi. Hi, wer bist du? Du könntest ja verraten, wofür man 1000 Euro kriegt. Ach so, na, das will ich ja erst später machen. Na, ist ja schon Nachmittag. Ich will ja ich habe entschieden, dass ich das nächste Woche ansage. Ach so. Das ist fies, wa? Ja. Ja, schon. Aber aber ich meine, 1000 Euro, da muss man auch vorsichtig mit umgehen. Klar. Die kann man jetzt nicht einfach so verknallern. Ja, eine andere Idee hatte ich auch nicht. Eine andere Idee hattest du auch nicht, außer 1000 Euro gewinnen. Ja, wobei, das wird nicht, das ist extrem schwer, 1000 Euro zu gewinnen. Klar. Also ich würde sagen, das ist fast unmöglich. Na gut. Aber es wird mit Sicherheit einen Gewinner geben, aber der wird dann nicht unter Umständen nicht 1000 Euro gewinnen. Okay. Aber 1000 Euro wären zu gewinnen. Aber eben erst in der nächsten Sendung. Okay. Dann höre ich mich. Ach, sag mal. Ach nö, dann erzähl mir doch mal was Schönes aus deinem Leben. Echt? Ich kann praktisch gerade im Moment nicht mehr so viel reden. Ja. Diese Zahlen nennen, das hat mich, hat mir um meine Stimmbänder so angegriffen. Ja. Du machst ja keinen Begriff davon. Ja, vielleicht soll ich auch eine Zahl sagen. Wie sieht das, hör bloß auf. Ich kann jetzt heute keine Zahlen mehr hören. Ja. Wie sieht das denn so, wenn man jetzt mal so ein bisschen pauschaler fragt, wie steht's denn so um dein Leben? Ach. Frag nicht. Ja, du klingst mich gerade auch so ein bisschen, so sorgenmäßig. Da habe ich, glaube ich, ein feines Empfinden für. Ja, siehst du richtig. Ja? Aber welche sind denn die Sorgen, die dich quälen? Das sage ich nicht. Warum denn nicht? Ich meine, vielleicht können wir eine gemeinsame... Geldsorgen sind doch langweilig. Was? Geldsorgen sind doch langweilig. Geld, Arbeit, Frauen, oder? Das sind so die klassischen Sorgenfelder. Absolut. Vielleicht kommen noch so ein bisschen so Drogen dazu, aber weil es ja dann irgendwie... Also, wenn dann eher der Suff ist. Der Rest ist ja... Oder? Junkies werden ja nicht anrufen und diese irgendwie 15-jährigen Kiffer, die kann man ja nicht so... Naja, das ist ein Trauerspiel. Wie alt bist du denn und wie heißt du denn überhaupt? Ah, ich heiße André. André, und wie alt bist du denn? 20. 28. 28? Jo. Und mit 28 immer noch Geld sorgen? Ach, jetzt fängt das richtig an. Sag mal, irgendwann musst du da mal aufhören. Ach so, das stimmt, weil Mutti und Vati die Miete nicht mehr zahlen hören. Ganz genau. Eieieiei. Und was machst du so? Außer Geld ausgeben? Naja, ich lerne irgendwas. Was lernst du denn mit 28? Fachinformatiker. Mensch, man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Jo, Fachinformatiker klingt aber jetzt aber auch nicht so, wie wenn es dein Liebesberuf wäre. Ja, hast du richtig erraten. Eieiei. Hast du denn die Hoffnung, damit irgendwann mal was anfangen zu können? Wie war die Frage? Ob du die Hoffnung hast, damit irgendwann mal was anfangen zu können? Oder hast du jetzt bloß den Ehrgeiz, dem Arbeitsamt einen Gefallen zu tun? Ja, das Arbeitsamt tut ja mir einen Gefallen. Das bezahlt mich ja dafür. Dafür, dass du Fachinformatiker lernst. Genau. Und du lernst so schlecht, wie die dich bezahlen, nehme ich mal an. Na, ein bisschen besser, glaube ich. Du lernst ja besser, als sie dich bezahlen. Ja. Wobei schlechter, als sie dich bezahlen, kann man ja nicht lernen wahrscheinlich, genau. Oder? Mein lieber Scholli. Und dann? Was hast du denn vorher gelernt? Ich meine, mit 28 ist man jetzt nicht so ernst. Ich habe ein bisschen studiert. Was denn? Kulturwissenschaften. Ach du Schande. Ja. Und warum hast du dich da nicht weitergemacht? Naja, das war dann ein Geldproblem irgendwann. Meine Eltern wollten halt nicht mehr die Miete bezahlen, wisst ihr. Ja, aber da kann man doch jobben gehen, oder? Na, weil ich mein Studium schon nicht auf die Reihe kriege. Wenn meine Eltern bezahlen, dann kriegst du das recht nicht auf die Reihe, weil ich noch arbeiten muss. Oder? Ach, dann haben die aber ganz recht daran getan, die Miete nicht weiter zu bezahlen, oder? Ja, vielleicht schon. Warum hast du das Studium dann nicht auf die Reihe gekriegt? Ach, ich wüsste es ja auch nicht. War halt so. Na, sag doch mal, auch zu viel gekifft. Sag ich nicht. Naja, dann sag ich aber. So wird's wohl gewesen sein. Wird's wohl. Ja, das führt dann zu etwas langsamerem Sprechen und gewissermaßen Verständnisschwierigkeiten. Und einer Demotiviertheit. Demotiviertheit vor allem. Und dass man gewissermaßen sozial auf dem Level von 14-Jährigen stehen bleibt. Ja. Und denkt, oh nö, ich will heute da nicht aufstehen. Gott sei Dank ist Mutti ja nicht da, sondern überweist ja nur die Miete rechtzeitig. Dann steh ich mal nicht auf. So, jetzt bin ich echt deprimiert. Wieso denn? Weil ich dich jetzt so runtergezogen habe. Ja, weil du mir erklärt hast, was mit mir los ist. Ja, so ist. Naja, aber das ist doch der erste Weg zur Änderung. An wen würdest du dich denn wenden, wenn es dir mal richtig scheiße ginge? An Domian. An Domian? Ach Quatsch. Nee, an wen würdest du dich wenden, wenn es dir mal wirklich schlecht ginge? Wiss ich nicht, dann gehe ich schlafen. Ja, aber wenn es jetzt irgendwie so schlecht geht, dass mit Schlafen nicht getan ist. Fällt mir jetzt nicht ein. Passiert doch schon manchmal, oder? Nö. Dass es dir so schlecht geht? Echt nicht? Ja, nicht so schlecht, dass ich... Aber du klingst aber so schlecht. Ja, wiss ich nicht. So ist es. Was, wie ist es? Dass es dir schlecht geht, ja. Aber willst du sagen, dass du jetzt seitdem deine Eltern... Frag doch mal, was interessanter wird. Nee, das ist doch aber total interessant. Echt? Ja, was wäre noch interessanter? Sag doch mal, was eine interessantere Frage wäre. Na, du bist ja der Spezialist für sowas. Naja, ich sag dir, das ist die interessanteste Frage, die es gibt. Tja, dann bist du seitdem deine Eltern, die zu fragen. Seitdem deine Eltern die Miete nicht mehr bezahlen, bist du jetzt praktisch wie allein auf der Welt? Ja, nee, zum Essen kann ich da noch hingehen und so. Also ich könnte auch mit denen reden, aber das ist ja nicht der erste Anlaufpunkt, so wirklich. Ja, deswegen frag ich, was wäre der erste Anlaufpunkt? Ja, fällt mir jetzt nicht ein. Ich weiß nicht. So Freunde, Freundinnen, Ex-Kommilitonen? Nee. Der Werkstoffkundelehrer vom Arbeitsamt? Ja, der wahrscheinlich. Nee, der wahrscheinlich auch nicht, wa? Mensch. Würdest du dich als einsam bezeichnen? Ja. Wie lange denn schon? Ja, aber wann warst du das letzte Mal nicht einsam, für längere Zeit? Das muss so ungefähr 100 Jahre her sein. Ach, du bist jetzt wirklich Zeit deines Lebens, fühlst du dich einsam? Nee, sag mal ehrlich. Im Moment mehr, aber. Aber so Einsamkeitsgefühle entstehen doch vielleicht mit erstmal vielleicht ganz früh mit 7 oder sowas. Oder? Kann man davor schon richtig einsam sein? Also wenn es jetzt nicht so eine krankhafte Veranlagung ist? Ja, nee, 7 ist glaube ich richtig. Und seitdem würdest du sagen, fühlst du dich so vom grundsätzlichen her sagen wir es einsam? Das war glaube ich mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, wo es nicht so war. Ach so, und woran lacht das? Ich hatte mal eine Freundin. Und wann war das? Ja, das könnte so 10 Jahre her sein ungefähr. Vor 10 Jahren, mit 18? Jo. Und das war die einzige längere Zeit, in der du eine Freundin hattest? Ja, die einzige, die zählt so, ja. Wie würdest du deine Freundin beschreiben, die nicht zählt? Na, wenn es zu kurz ist und so. Was heißt denn zu kurz? Wenn man nach 2 bis 3 Wochen rauskriegt, dass das irgendwie nicht richtig ist. Ah ja, und woran lachet denn in aller Regel? An denen oder an dir? Na, ich würde erst mal sagen an denen, aber die würden dann natürlich sagen an mir. Haben die Schluss gemacht oder hast du Schluss gemacht? Ja, abwechselnd, wer eher drauf gekommen ist. Ja, wer war denn in aller Regel schneller? Deine Freundinnen oder du? Ja, meist die. Meist die? Ja. Ach, und die werden es ja hin und wieder begründet haben, oder? Ja. Ja, habt ihr denn einen Grund, den alle genannt haben? Dazu waren es, glaube ich, insgesamt nicht genug, um eine gute Statistik aufzunehmen. Wie viel waren es denn? Ja, 4 oder 5. 4 oder 5. Na, aber ihr habt es trotzdem einen Grund, den diese 4 oder 5 Frauen gesagt haben, warum es ihnen unmöglich schien, mit dir weiter zusammen zu sein? Nee, mit den meisten habe ich eigentlich gar nicht mehr viel geredet dann. Waren immer völlig unterschiedliche Begründungen? Ja, ich kann mich eigentlich nur an einen Grund erinnern. Welche war das? Den sage ich nicht. Ah ja. Und hast du mal überlegt, warum die mit dir Schluss gemacht haben? Außer, dass sie so scheiße waren? Das war der Grund für mich. Dass sie so scheiße waren? Ja, in dem Moment ja. Aber ja, in dem Moment. Aber ich meine jetzt irgendwie so in der Rückschau, wenn man jetzt, sagen wir mal, 4 oder 5 Freundinnen gewissermaßen ausprobiert hat oder von 4 oder 5 Freundinnen ausprobiert wurde und dann immer wieder im Bach runtergeht, liegt da nicht die Überlegung nahe, dass man selber vielleicht was falsch gemacht hat? Ach, wenn es in 10 Jahren nur 4 oder 5 sind, dann glaube ich habe nicht genug ausprobiert. Meinst du, was denkst du denn, wie groß ist denn die Trefferzahl? Wie viel muss man ausprobieren, um gewissermaßen bei der zu landen? Das wüsste ich nicht. Ich wüsste nicht. Vielleicht zumindest mehr. Wie lange hast du jetzt schon keine Freundin? Das wüsste ich jetzt nicht auf Anhieb. Ich wüsste nicht, 5, 6 Jahre. Ungefähr. 5, 6 Jahre? Ja. Und ja, hab's da zwischendurch nicht immer mal... Du hast es aufgegeben? Ja, ich habe irgendwann beschlossen, das ist zu anstrengend irgendwie. Aber wohl fühlt sich damit nicht, oder? Also ich würde ja gerne zugeben, dass Freundinnen extrem anstrengend sind, aber... Ja, ich weiß nicht, aber wenn man sich bei einem anderen ja auch nicht wohlfühlt, ist es ja auch egal, womit man sich nicht wohlfühlt, oder? Ja, und wenn du jetzt den Vergleich hast, fühlst du dich alleine, wenn du dich unwohl fühlst? Fühlst du dich alleine besser unwohl oder fühlst du dich dann doch, wenn du dich unwohl fühlst, zu zweit besser unwohl? Ja. Hängt auch von meiner Laune ab, aber eigentlich eher alleine. Also so, dass gewissermaßen unter der Maßgabe, dass es dir scheiße geht, geht es dir jetzt aber eigentlich auf ganz prima Weise scheiße, weil du alleine bist. Absolut. Das könnte jetzt gewissermaßen mit einer unpassenden Freundin werdet alles viel dramatischer. Auf alle Fälle, ja. Ja. Und hast du denn die Hoffnung, noch eine passende Freundin zu finden? Oder bist du jetzt wirklich irgendwie so weit zu sagen, nö, denn eben nicht mehr? So, denn das nervt ja nur. Hoffnung hat man ja immer, aber wirklich dran glauben nicht so. Und gibt es denn irgendwie, sagen wir mal, Maßnahmen, die du aktiverweise ergreifst, um jetzt zu einer neuen Freundin zu kommen? Nö. Warum nicht? Ja, weil dann ja erst recht nicht funktioniert, wenn man extra drauf aus ist. Das ist ja bekannt, dass das dann nicht funktioniert so. Ja, aber wenn nach 6 Jahren immer noch nichts passiert ist, dann wäre ja vielleicht doch langsam mal der dann Zeitpunkt. Ist das Schicksal. Dann ist es Schicksal? Oder eben, oder auch wieder zu viel gekifft und zu demotiviert, ja. Oder? Ja, nee, das eher nicht. Nee? Also demotiviert schon. Also meine These wäre ja, es ist leichter, ein Kulturwissenschaftsstudium zu absolvieren, als eine Freundin zu haben oder zu kriegen. Darüber weg mal nachdenken. Und wenn, das heißt, das ist natürlich schlechte Aussichten, wenn du jetzt das Kulturwissenschaftsstudium nicht so richtig auf die Reihe gekriegt hast. Ja, irgendwas mache ich jedenfalls falsch. Ja, sag mal, aber denkst du denn, hast du das Gefühl, dass dir vielleicht irgendjemand anders helfen könnte? Also jetzt nicht Icke, sondern das sagen wir mal möglicherweise, wenn man jetzt einen Hörer hier dazu nimmt, ob der dir helfen könnte? Nee, lieber nicht. Lieber nicht? Nee, nee. Und vielleicht eine Hörerin? Oh, nee, erst recht nicht. Nee, so geht das nicht. So geht das nicht, warum nicht? Also da hat man hat doch dann immer die Chance, dass der andere gewissermaßen anonym ist und unbekannt und man selber demgegenüber auch anonym und unbekannt ist und Fragen ja, erörtern kann. Das kann ja wahrscheinlich auch bleiben. Ja, ja, aber Fragen erörtern kann, die man eben sonst vielleicht nicht erörtern kann. Ja, doch nicht mit Fremden. Na, gerade mit Fremden. Naja, nee. Nee? Also nicht im Radio. Irgendwie passt es dann doch nicht. Wer ist denn dann aber der dir unfremdeste Mensch, mit dem du solche Probleme erörtern könntest? Was du ja auch nicht machst, aber. Fällt mir jetzt nicht ein. Den kenne ich vielleicht nicht. Den habe ich auch vergessen. Hast du ja keinen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, zu deinen Eltern könntest du essen gehen? Ja. Aber eigentlich reden kannst du dann mit denen nicht. Würde ich irgendwie nicht machen. Ja, und jemand anders gibt es auch nicht, mit dem du eigentlich reden könntest. Ja, umso mehr ich überlege, fällt mir schon der eine oder andere ein, den ich kenne, aber auch schon lange keinen Kontakt mehr gehabt habe. Naja. Schreibst du wenigstens Tagebuch? Habe ich auch aufgegeben. Wann denn? Schon früher. Also schon vor 18. Bevor ich 18 war. Ah, ja, ja, ja. Also im Grunde kann man sagen, schreib's kein Tagebuch. Könnte man sagen, auch wenn ich manchmal dran gedacht habe, aber ich hab's dann immer sein gelassen. Ei. Ich meine, jetzt krieg ich gleich ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt hier praktisch auflege. Ach, brauchst du aber nicht. Ich wundere mich ja schon, dass du so lange mit mir redest. Naja, weil es interessant ist. Da. Im Gegensatz zu dem, was du für interessant hältst. Ja. Ja. Du hättest jetzt lieber mit mir über Fußball geredet. Na, gar nicht. Nee, aber auflegen würde ich langsam auch gern. Okay, machen wir auch. Okay. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Danke. Tschüss. Tschüss. give up. Come home, come home, come home. Says goodbye. Says goodbye. Says goodbye. David Thomas war das mit Père Ubu. David Thomas und Père Ubu von ihrer wunderbaren New Picnic Time. Auch schon eine uralte Platte, der Song Goodbye an der Stelle jetzt vielleicht nicht so präzise gespielt. So, wir hören uns mal den Band des halbautomatischen Anrufbeantworters an. Ihr wisst ja. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731. 39, 32. Da kann man eben so anrufen und so Sachen sagen, unter anderem jetzt auch, und von dem, aus dem wir sagten, schneidet dann David auch irgendwie ein schickes Band zusammen, was ihr so das letzte Mal gesagt habt, könnt ihr euch jetzt hier anhören. Kammertöne. Die unmusikalische Jungfer Nanette lag jüngst mit einem Flötisten zu Bett und seltsam, noch ehe sie sich's recht versah, beherrschte sie plötzlich den Kammerton A. Das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Tanzkunst. Ein Esel ging zum Tanz aufs Eis und tanzte sich die Hufe heiß, bis er ins kalte Wasser sank und äußerst überrascht ertrank. Das sah ein Fuchs, der schlau am Strand auf tanzerprobten Füßen stand, und der stets solche Art Gefahr mit viel Geschick entronnen war. Dabei war er kein Sauertopf, doch wenn er tanzte, dann mit Kopf. Und nur, wenn ihm ein kluger Mann die Choreografie ersann. Ja, ich und meine Mutter haben mir überlegt, jetzt wo die Osterweiterung ansteht im Mai, dass jetzt ja auch die ganzen, also die aus den Mülltonnen essen, diese komischen Romas und wie die heißen und so, die kommen ja dann hierher und... Meine Mutter sagte ja bloß, na, ich lass ja nicht liegen. Quadrophonie. Ein Mitmensch dachte, als er kürzlich hörte, dass wenn sein monotones Schweigen störte, ich werde es den Leuten zeigen und fortan quadrophonisch schweigen. Immer ganz bockig und mach mit Schopenhauer weiter. Daher eben verlangt die Erklärung der Welt aus einem anaxagorischen VW Lambda, das heißt aus einem von... Nee, heute kann ich nicht vorlesen. Ja, hallo, hier ist Daniel. Und ich wollte sagen, dass ich diese Sendung nicht besonders gut finde. Denn ich wurde 1990 geboren und kann damit nichts anfangen. Poppala Pop! Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Natürliches. Es ist so eine Sache mit den Plänen, der oft erschreckend launischen Natur. Da hat ein Mensch von Scheitel keine Spur, doch Haare selbst noch auf den dritten Zehen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Warte, ich eins vergessen habe, dass es in der letzten Sendung eigentlich auch eine Band des halbautomatischen Anrufbeantworters gab, das ungesendet geblieben ist. Und insofern hören wir uns das jetzt auch noch an. Heute wieder im mathematischen Leckerbissen für alle Rechenfreunde. Die Wahrscheinlichkeit. Erstens die Pfadregel oder die Produktregel. Die Wahrscheinlichkeit eines Pfades ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten entlang des Pfades im Baumdiagramm. Zweitens, die Pfadregel oder auch die Summenregel. Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten aller der Pfade, die für dieses Ereignis günstig sind. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hi Kutna, ich rufe dich immer noch aus der Telefonzelle an hier, weil mir der Telefon immer noch abgestellt ist. Aber das Verrückte ist, dass ich hier irgendwie ein paar Platten gefunden habe für dich, und zwar dieser Multitrimmer von Ketel. Und dann gibt's da noch eine Platte, die ich auch gefunden habe. Wie heißt der Typ nochmal? Heinrich Schlummer. Ich weiß nicht, ob der Name was sagt. Ich kenne eine Stadt und die heißt Berlin, Berlin, Berlin. Und die Rückseite von diesem Heinrich Schlummer, ich glaube, das war auch ein ganz schlimmer Finger von der CDU, war das so ein schlimmer Finger. Und zwar heißt die Rückseite, so war, lass mich mal kicken, auf Weiher Mensch Meier. Die wollte ich dir eigentlich schenken, wenn wir uns mal wieder treffen. Ich rufe immer noch dummerweise aus der Telefonzelle an, weil die blöde Telekom-Kommunismus, sag mal, wir wegen 12,15 Euro das Telefon abgestellt hat. Gut, ich klicke jetzt auf, weil ich glaube, jetzt ist die Karte gleich alle oder das Geld ist weg. Tschüss! Ja, hallo, Jürgen Kuttner. In der heutigen Sendung habt ihr ganz am Anfang gesagt, seit 15 Jahren haben wir nun Demokratie. Und damit meinst du wohl die ehemalige DDR. Ja, aber seit 15 Jahren gibt es hier nun Kapitalismus. Also gibt es keine wirkliche Demokratie. Denn eine wirkliche Demokratie kann es im Kapitalismus nur auf der untersten Ebene geben. Zum Beispiel, wenn die Leute im Dorf ihren Bürgermeister wählen, den wir alle kennen und der auch alle kennt, da mag es ja demokratisch zugehen. Oder wenn die Mitglieder eines Kleingartenvereins ihren Vorsitzenden wählen, wo auch jeder jeden kennt. Aber so viel Demokratie, die hat es wahrscheinlich in der ehemaligen DDR auch gegeben. Ja, hallo, ich habe gestern diesen Film gesehen mit Robert De Niro. Es war, glaube ich, auf Vox. Und jetzt weiß ich endlich, wo das herkommt mit der Postkutsche, dieser Spruch. Hä, Postkutsche? Habt ihr ein Telefon hier? 21. Adresse, Himmel oder Erde, kann man schreiben hier, ein Schneeflock und Kristall und so weit halt. Also das kommt halt drin vor, wird man finden, wahrscheinlich im Telefonbuch bei Gott. Und ansonsten viel Glück. Piep, hallo, ich bin der Ludwig und ich möchte sagen, dass ich sehr froh darüber bin, dass die Umwelt in Berlin äußerst vorangeschritten ist. Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Dachshunde, Zwerg, Dachshunde, Kaninchen, Dachshunde. Der Teckel oder Dackel stammt von kurzbeinigen Braken ab. Kurzbeinigkeit erleichtert das Durchstöbern dicht bewachsener Regionen. Der langsamere Hund kann vom Jäger leichter verfolgt werden und in Dachs- und Fuchsbauten einschliefen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Zahnfee bringt mir ein Souvenir. Ich weiß sofort, nichts ist von dir. Wirf einen Schatten in meine Richtung. Wirf einen Schatten in meine Richtung. Wirf einen Schatten in meine Richtung. Wirf einen Schatten in meine Richtung. Erinnerung an einen Zungenkuss. Wirf einen Schatten in meine Richtung. Wirf einen Schatten in meine Richtung. Wirf einen Schatten in meine Richtung. Wirf einen Schatten in meine Richtung. Schatten zu mir her, gib mir Late-Night-Shows, Overdose, ungefährlich, ungefähr. Deine Uhr, die tickt, eine Uhr, die schlägt, eine Geschichte, die dich nach Hause trägt. Wirf einen Schatten in meine Richtung, wirf einen Schatten in meine Richtung. Wirf einen Schatten in meine Richtung. Wirf einen Schatten in meine Richtung. Licht und Lichtvernichtung. Wirf einen Schatten in meine Richtung. Auf einer dunklen Lichtung. Wirf einen Schatten in meine Richtung. Jens Friebe mit Cast the Shadow. Wenn Fritz rundum bellt sich, dann 91,9. Fritz Info. Um 0.32 Uhr, das Wetter nachts ist es überwiegend trocken, die Temperaturen sinken auf 7 bis 3 Grad. Am Tag wird es sonnig, es gibt nur wenige Wolken, die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad. Und jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. Bei einem Angriff in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind am Abend 4 Menschen getötet worden. Nach Regierungsangaben starben 2 der 4 Attentäter sowie ein Polizist und eine Zivilistin. Das syrische Fernsehen machte eine terroristische Gruppe für den Zwischenfall verantwortlich. Nach Angaben von Augenzeugen wurde ein UN-Gebäude angegriffen. Die US-Truppen im Irak gehen massiv gegen die Stadt Fallujah vor. Dabei setzten sie auch Kampfflugzeuge und Panzer ein. Auf Fernsehbildern waren 2 große Brände zu sehen. Vor den Kämpfen war eine Frist der US-Militärs an die Aufständischen zur Abgabe ihrer Waffen abgelaufen. China will die umstrittene Hanauer Plutoniumfabrik offenbar nicht mehr. Das Außenministerium in Peking teilt überraschend mit, die Kaufverhandlungen seien eingestellt worden. Zehntausende Israelis haben mit einer Demonstration ihre Unterstützung für die Siedler im palästinensischen Gazastreifen bekundet. Damit wandten sie sich gegen die Politik von Ministerpräsident Sharon. In einer Woche stimmt seine Likud-Partei über Räumungspläne ab. Sharon will den Gazastreifen freimachen, den Ausbau jüdischer Siedlungen im Westjordanland allerdings weiter vorantreiben. Der Verkehr auf Fritz mit keinen aktuellen Meldungen. Eine gute Fahrt. Team Extreme. Team Mayday 2004. Live auf Fritz. Mit Westbam, Paul van Dyk, Chris Liebing, Tom Kraft, Roixop, Timo Maas, Aguria, Super Pitcher, den Members of Mayday, Tok Tok vs. Nena, Northern Light und vielen, vielen mehr. Achtung, die letzten Karten für die Mayday. Diese Woche auf Fritz. Die Mayday Spezial. Live übertragen aus der Dortmunder Westfalenhalle auf allen Frequenzen von Fritz. Freitag ab 20 Uhr. Die ganze Nacht und im Radio. Preis der Musik. Fritz! Ja, das sind wir da auf die letzten Stunden nochmal schön vorwärts gekommen. Ja, das ist doch klar, wenn du um die Zeit losfährst. Wenn du zu der Zeit losfährst, ja, ist. 180 im ersten Jahr. Herrlich, mit Lahn. Hast du immer frei, kannst du immer schön fahren. Wir sind da schön, so schön gefahren, ne? Schön gefahren, ne? Ist doch schön gefahren, ne? So schön. Obwohl ich jetzt sagen muss, nicht, dass jetzt, also, nicht die Bremse funktioniert jetzt plötzlich nicht mehr. Naja, na und? Ich hab den Bremsvorgang einleiten wollen und es passiert nichts. Naja, na und? Ich bin lange genug Kraftfahrzeugführer, um zu wissen, was jetzt, also, dass jetzt Handlungsbedarf besteht bei Tempo 180 im ersten. Du kannst doch handeln, Jetzt unmittelbar auf diesen Brückenpfeiler hier vorne zu. Jetzt sind es zwar noch 200 Meter. Ach so, nicht. 200 Meter bei Tempo 180, du wirst dich umgucken, wie schnell die vorbei sind, ne? Naja, dann nimmst du was, hast du die Handbremse hier oder so? Ja. Du hast doch so viele. Handbremse geht auch nicht, ne? Ich hab jetzt hier. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, ne? Es sind noch 150 Meter jetzt vielleicht oder so. Bei sind noch eine gute 170 ist es noch, ne? Also, Im ersten immer noch. Naja. Ich weiß auch nicht. Was ist jetzt die Situation? Jetzt im Augenblick ist die Sachlage so, dass wir auf diesen Brückenpfeiler drauf zufahren. Wir haben jetzt noch gut. Na gut. Das sind doch noch 100 Meter mindestens. Na, 90, 100 sind es schon noch. Aber 90, 100 sind es. Die Geschwindigkeit ist es ja halt. Wir fahren ja auch noch 160 km/h. Eben doch. Ich muss aber sagen, du machst mich jetzt irgendwie doch nervös mit deiner Bremse hin und her. Ich möchte dich jetzt nicht nervös machen. Ich muss es ja wenigstens sagen. Ja, du musst es natürlich sagen. Aber ich meine, haben wir jetzt Maßnahmen oder was? Oder müssen wir uns mit der Situation abfinden? Das ist das Beste, sich mit der Situation abzufinden. Ja, da müssen wir uns jetzt eben so sehen, dass jetzt der Bremse. 40 Metern jetzt hier bei Tempo 150 wird nichts Entscheidendes mir einfallen. Naja, aber dieses ewige Hin und Her, diese Unentschlossenheit, die macht mich wirklich verrückt. Ich meine, man kann da mir auch eine positive Seite abgewinnen. Positive Seite fällt mir jetzt schwer, mich im Augenblick darauf zu konzentrieren. Na, guck doch mal dort oben, die schöne Sonne, der schöne Tag die heute Sonne, hier. Ich muss mich jetzt hier öffnen. Ich habe jetzt den Verkehr hier zu tun, mein liebes Fräulein. Und das sind noch 20 Meter, ja. Na, vielleicht geht ja auch der Brückenpfeiler mal ein bisschen rüber, das wäre ja... Das ist wahrscheinlich zu viel verlangt, das wäre mal ein paar Meter, ja. Ein paar Meter bleibt man, wenn es zu viel verlangt. Na, wahrscheinlich. Jetzt sind es vielleicht noch 10 Meter oder was weiß ich, aber... Tja. Naja, das ist halt so, ne? Aber die letzten Meter ziehen sich auch noch ganz schön. Jetzt zieht sich doch nochmal ganz schön, ne? 120, 10 Meter. Aber ich muss doch sagen, die Leute jetzt hier, die gucken alle schon so, das ist mir jetzt doch unangenehm ist es schon, aber, ne? Ach, wegen der Leute, wir tun so, als wenn das so gewollt wäre, ganz normal, wie, ne? Hey, Sammy, and we are going back! Automatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, ihr seid ja noch über der Sache, oder? Ha, ha, ha, ha, ha. Tag, Tag, Tag, Tag, Tag, Tag. Hi. Hi, wer bist du denn? Tommy. Tommy. Jo. So, Tag, Tommy. Ja. Oh. Ja. Sagen wir mal, jetzt noch was Neues anzufangen, wäre auch affig, oder? Ja. Ja. Nein. Aber einerseits ist so nicht klar, was man zu Ende bringen könnte noch. Ja, du könntest mir ja mal jemand reinstellen. Meinst du? Mädchen. Hi. Mädchen. Jo. Mach mal Radio leise. Ja, hallo? Sag mal was. Ey, wer bist denn du? Ja, ich bin eine Probe. Ja. Du bist so, du sagst gar nichts. Bist du müde oder was? Hallo? Hallo? Ja. Wer bist du? Ja. Ist ja ein monotones Gespräch. So kann's gehen. Ja. Jemand Neues drin? Kinder, das wird nichts, oder? Ja, irgendwie ist das komisch. Wenn man mal zwei aufeinander hält, dass da mal ein ordentliches Gespräch stattfindet, dem ich möglicherweise auch lauschen könnte und wollte, passiert nicht. Ja. Ich versuch's ja. Ja, du bist ja guter Dinge. Aber ja, hier ist schon der andere Mensch, der in der Leitung hängt, der hängt ja in der Leitung. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Hm. Hallo? Alle müde heute. Ja. Naja, kann man nicht machen. Ja, dann sagst du doch was. Ach, was soll ich sagen? Oh. Ja, ah, jedenfalls, den anderen, den lassen wir mal gleich draußen. Jo. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Ich bin ja. Tobe. Tobe. Tobe. Nee, nee, T mit T, wie Pogen. Tobe. Genau. Tobe oder Poge? Poge, mein bürgerlicher Name. Ach so, ach echt? Ja. Ohne, dass du Poger wärst? Ja doch, das bin ich auch. Bist du auch? Anna, da trifft sich das ja aber mit deinem Namen. Ja, also ich brauche ja keinen Spitzennamen. Stimmt. Poge, Poge, sag mal, dreiviertel Einser. Jo. Aber noch gut beieinander. Naja, lebt ja halt so jeden Tag. Wo kommst du denn jetzt praktisch her? Ich komme aus dem Nordosten von Berlin. Ach so, nee, das meine ich nicht, sondern du klingst so, wie wenn du gerade nach Hause gekommen wärst. Nee, ich bin die ganze Zeit zu Hause, weil, also gerade stehe ich in der Küche bei mir in Hohenschönhausen. Und was machst du in der Küche in Hohenschönhausen? Na, ich versuche so ein bisschen dem Radio zu entfliehen, weil sonst schaltet zu laut. Ach so. Oder, so. Ja, ja, und was hast du, wo warst du vorher? Im Wohnzimmer und. Ach, das war aber auch noch gute Zeit, als Menschen aus der Badewanne angerufen haben. Daran erinnere ich mich ja auch noch mit Wohlgefallen. Ja. Ja, ich will dich jetzt aber nicht überreden, jetzt noch in die Badewanne zu steigen. Nee, das läuft heute auch nicht mehr. Wieso nicht? Heute doch nicht, nee. Ach, ja, wenn ihr badet, wird bei uns dann immer Freitagabend, war? Da mitten immer in der Woche, mitten in der Woche. Genau, da gibt's immer die Freitags- und die Sonntagsbader. Die einen wollen zum Wochenende sauber sein und die anderen zur Woche. Naja, das ist doch nicht mehr. Welcher Fraktion fühlst du dich denn eher zugehörig? Naja, gut, ab Sonntag lohnt es sich, weil am Freitag lohnt es sich doch nicht so. Wieso? Da ist man auch unterwegs. Ach so. Ja, es kommt gerade mein Bruder, der will ein Bier an meinem Kühlschrank. So. Wie alt bist du denn? Wie alt ist denn dein Bruder? Ich bin 18 und mein Bruder ist 24. Und ihr wohnt dann im Heim für Betreutet wohnen, oder was? Naja, nee, meine Wohnung halt. In deiner, was macht denn dein Bruder in deiner Wohnung? Ja, der hat auch nichts zu tun, wie Ekel. Und dann wohnt ihr zusammen? Nee. Nee, so nah beieinander, deshalb so. Aber da kommt ja immer vorbei, wenn bei Ihnen das Bier alle ist, oder was? Ja, ja. Da gibt es sein Bier, sagt er mir gerade. Wieso deponiert der sein Bier bei dir? Weil ich Kühlschrank habe. Ach so, und der hat eine scharfe Freundin, oder was? Die alle an ihm leiden mag, außer sein Bier trinken. Nein, darauf gehen wir jetzt nicht an, auf die Wohnverhältnisse so. Ach so, nee, warum nicht? Na, dann erzähl doch mal, das interessiert mich da jetzt mal. Na, ich bin der, der alleine wohnt, und er ist er, der bei seinen Eltern wohnt. Ach, echt? Ja, ja. Warum denn dit? Der große Bruder, was ist denn mit dem los? Da ist ja irgendwas nicht richtig gelaufen, oder? In seiner Sozialisation. Man kann doch von der Seite aus sehen, dass man halt lange bei seinen Eltern wohnen kann. Aber ich bin halt so ein Typ, der wollte halt immer raus aus der Wohnung. Ja, kann man, aber was für ein Typ muss man denn sein, wenn man mit 24 noch bei seinen Eltern wohnen will? Und den Bruder beim kleinen Bruder versteckt. Ja. Mann, sind ja irgendwie wirre Familienverhältnisse bei euch. Ja, sind aber die besten. Ja, echt? Ja, also ihr könnt das annehmen so. Nur, dass der da immer irgendwie vom Kühlschrank aus rumnölt, oder? Ja, naja, solange er ab und zu auch selber mit Bier mitbringt, ist ja okay. Ja, das stimmt. Ja. Wie hoch ist denn da mal der Schwund? Wenn der jetzt da, sagen wir mal, so 10 Flaschen rinstellt, in den Genuss, wie viele Flaschen kommt er denn? Also wenn ich jetzt, na, eigentlich machen wir das schon zusammen, wir trennen schon unsere Bierverhältnisse, weil ich bin ja mehr der Sternburg-Typ und er ist mehr der Becks-Oettinger-Typ. Obwohl ah ja, richtig. Keine, ja, und Flensburger. Keine Bierversuche, wa? Ja, ja. Genau. Ich bin meiner Marke treu. Ach, na, das ist ja schön. Ja, aber es ist auch schön, dass noch irgendwie, dass man sich noch um die Uhrzeit mit Leuten unterhalten kann. Ja, super. Jo. Stimmt. Dann merkt man beim Glück noch mal bei jemand anders versuchen, oder? Ja, na klar. Ja, schöne. Und ihr habt jetzt ja alles zu tun, dass ihr jetzt um 10 vor 1 zu euch anfangt, ein Bier aufzumachen? Naja, gut, ich bin Lehrstellensuchend oder was ja. Naja, okay, nennen wir es so. Ja. Des rechtlichen Weges her und ansonsten genieße ich mich des Lebens und mache Musik und etc. Was denn für Musik? Na, ich versuche mich an Punkrock 70er Jahre. Ja. So Clash und halt deutsche Sachen. Ach, krieg mal einer an. Ja, und ja, halt so. Und momentan versuche ich halt gerade im Nordosten was aufzubauen, wo ich halt ein paar Bands promote. Weil Punk ist ja do it yourself, also. Und, wann, und nur auf Konzerte gehen ist ja auch langweilig. Ja, und was macht dein Bruder? Mein Bruder ist so mehr so der, ja, macht halt auch Beats, ist mehr der Hip-Hop-Typ und hört aber auch Fear Factory. Also wir sind rein ja ohne Familie. Ja, ach, guck mal an. Na, dann noch schönen Abend mit deinem Brüderchen, wa? Ja, wünsche ich dir auch. Okay, tschüss. Ciao. Hallo, wer bist du denn da? Ja, hallo. Hallo. Ja. Ach, sag mal, du klingst aber so depressiv, ich bin ja selber gerade schon so depressiv. Ja. Sei mal nicht böse, wenn ich mir jetzt ein heiteres Gemüt suche. Genau, hallo? Na, hallo? Hallo? Hallo, wer bist denn du? Kathleen. Kathleen? Ja, mir ist was aufgefallen. Versprichst du jetzt? Mathematischen Experiment. Ja, was denn? Ja, und zwar, dass die Zahlen, diese Durchschnittszahl. Ja? Und die gesuchte Zahl in. Nicht gesucht, sondern die gefundene, die ja. Die kleinste. Nur einmal genannte. Einmalige Zahl in direkter Beziehung zueinander steht. In welcher denn? Ja, erstmal, wenn man davon ausgeht, von der Behauptung, dass die Durchschnittszahl mindestens eine Ziffer der kleinstmöglichen gesuchten einmaligen Zahl enthält. Ja. Nehmen wir an, das ist die 5. Ja. Und na, ist in dem dann, Fall jetzt so. Die höhere Ziffer der Durchschnittszahl ist die Quersumme der gesuchten, oder was? Die 5, kommen wir auf die 1. Das ist dann die fehlende Ziffer der, ah, ja, der gesuchten Zahl. Und die Kontrolle wäre dann wieder 1 plus 6 ist 6. 1 plus 5 ist 6. Ja, stimmt. Ja. Aber so eine Beziehung lassen sich immer zwischen allen Zahlen irgendwie herstellen. Meinst du? Ja. Naja. Nenn mal zwei Zahlen. 7 und 3. Na, siehst du, die 7 enthält die 3 plus den Nachfolger der 3. Plus 1. Mhm. Mhm. Was heißt denn? Nein, ich glaube, da ist was dran. Wo dran? Das muss man untersuchen. Das müsstest du nochmal starten, so ein ähnliches Experiment. Na, vielleicht starte ich nochmal so ein Experiment, ja. Aber ich glaube, da gibt es keinen Zusammenhang. Ich glaube schon. Weil 6 plus 5 ist 11, minus 6 ist wieder 5, die Zahl, die gemeinsam haben. Ja. Mhm. Aber wenn's. Und 11 minus 6 ist auch wieder 5. Aber wenn jetzt jemand, wenn jetzt zwei Leute die 5 genannt hätten und nur einer die 8, dann hätte die 8 gewonnen. Und dann wäre die Durchschnittszahl trotzdem 56. Hm. Egal. War ja nur so eine Idee. War aber eine prima Idee. Okay, gute Nacht. Gute Nacht, Kathleen. Tschüss. Tschüss. Also richtig aufmunternd klang das jetzt aber auch nicht. Hallo? Hallo? Ah, nee, lassen wir mal. Hallo? Hallo? Ja? Ja, hi. Hi, wer bist denn du? Na, Timmy. Was heißt na, Timmy? Na, ich bin Timmy. Ach so, Tag, Timmy. Guten Abend. Wolltest du mich jetzt aufheitern? Ja. Oder mich jetzt auch mit so Genitalwörtern traktieren? Nein. Gut, Timmy, dann heiter mal. Okay. Oh, weg. Oh, oh, hallo? Ja, hallo. Ja. Ich denke mal, ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Sendung total aufs Ende zugeht, oder? Ja, irgendwie schon. Dann würde ich mal sagen, machen wir vielleicht nochmal so eine Art Schnelldurchlauf. Jeder, der noch unbedingt was sagen will, soll jetzt mal hier die Nummer anrufen. Und dann hat er eine halbe Minute Zeit. An. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau. So, willst du schneller was Wichtiges sagen? Ja, die 15 war so die kleinste einmal genannte gesuchte Zahl, oder? Die 15, genau. Ja, und die 15, ich habe um 15 Geburtstag, oh. Ah, super. Hallo, willst du schneller was Kurzes sagen? Ja, 25. Ja, super, gesagt. Hallo, du noch was Schnelles Wichtiges? Naja, aber sicher, einen Abend. Na, sag was. Ja, der Nelson ist hier und grüßt auf jeden Fall den Steuer. Ach, ich grüße doch da nicht hier. Hallo? Hallo. Ja. Ich wollte sagen, dass die Durchschnittszahl falsch ist. Wieso? Ich bin auf 62,04 gekommen. Aber doch nicht bei... Mann, ich hab ja mitgerechnet. Ach so. Ach naja, so. Also, doch, doch, nee, die ich stimmt. Ich habe alle Zahlen mitgeschrieben und bin auf 13.959 gekommen und habe 225 dividiert. Ja. Naja, wir wollen mal davon aussehen, dass es trotzdem stimmt. Danke dir für deinen Anruf. Ja. Tschüss. So, du noch was Wichtiges zu sagen? Oink. Genau, hallo, du schnell noch was Wichtiges? Ja. Warten. Die Wurzel aus 225 ist? Ist 15. Richtig. Okay. Hallo, du noch was Wichtiges? Ja, ein Witz vielleicht. Na los. Kommt ein Blinder in den Fischladen und sagt, guten Morgen, Mädels. Naja, hallo, du noch was Wichtiges? Ja, ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob du das nächste Mal nochmal den Lonely Skinhead Song spielst, weil ich das ziemlich geil finde. Okay, mache ich. Hallo, du noch schnell was? Ja, ich kenne jemanden, der hat fast die Ja, gut. Hallo, du noch was? Muschi, Muschi. Ja, hallo, hier noch was zu sagen? Ja, ich habe einen Spielvorschlag. Na, mach ganz schnell. Kennst du das, was ist hier passiert? Nee. Geschichten erzählen und dann müssen die anderen herausfinden, durch Fragen stellen. Ach so, aber da muss man ja schon mal fertige Geschichten haben, oder? Ja, da gibt's ja so ein Buch von. Ach so, naja, guck ich mal. Da gab's schon mal einen Blue Moon von. Ah ja, gut. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ach so, jetzt machen wir aber Schluss hier, oder? Jetzt Schnelldurchlauf, alte Erfindung, machen wir nächste Mal vielleicht wieder. Ich würde mich schnell noch mit dem Song verabschieden und dann definitiv Tschüss sagen. Hier nochmal Frank Zappa und Captain Beefheart. Tight in. got us in Lancashire Boulevard. Cover my entire bodice with Avon cologne. It drive me to some relative's house in East L.A. Who's in there? Just till my skin clears up. Turn it to Channel 13 and make me watch the rubber tug when it comes out. From the puffed and flabulent Mexican rebel goods mask, it's time they show the Bernaca. Make me buy the flosser. Make me grow brainiac fingers. But with more hair. Make me kiss your turquoise jewelry. Emboss me. Rub the hot front part of my head with rigid unguents. Give me boss relief. Cause it dances me on my way. I promise you're going to hit. Cause it dances me on my way. But now time runs away, and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Ich will ihn schweben.